Pfarrei und Seelsorge zwischen Hierarchie und Leinwelt. Bitte, Herr Herkommer. Ja, danke schön. Meine Damen und Herren, Signore e Signori, das Thema zwischen Hierarchie und Laienwelt lässt sich präzisieren durch die dreiteilige Formel Pfarrer, Pfarrei und Pfarrseelsorge in Städt, in spätmittelalterlichen Hansestädten. Parocchi, territorio parrocchiale e cura delle anime, nelle città della Confederazione cosiddetto la Hansa, nella Bassa Germania, da Reval o Novgorod del Nord a London, questa. Das heißt, ich beschränke mich im Gegensatz zu Herrn Joannek auf die Geistlichen der Stadt, auf die städtischen Geistlichen, auf das Gebiet Niederdeutschlands und der Hanse, zeitlich allgemein auf das Spätmittelalter, es lässt sich hier keine genaue Grenze festsetzen, wähle aber alle Beispiele aus dem 15. Jahrhundert, alle Beispiele über Konflikte und Berührungspunkte aus dem 15. Jahrhundert. Dabei soll eine nähere Beschäftigung ausbleiben, es kann also nicht geleistet werden, zu reden über die Bildung und Ausbildung der Pfarrer, über die ökonomische Situation und die soziale Provenienz. Das würde sehr viel statistische Einzelarbeit erfordern und den Rahmen dieser Angelegenheit sprengen. Ich möchte mich also auf die drei Oberpunkte Pfarrei, Pfarrer und Seelsorge beschränken und da versuchen, typisch spätmittelalterliche Elemente herauszufinden. Als der geistliche Rat Karl Augustin vom bischöflichen Generalvikariat Breslau im Sommer 1894 auf der Insel Helgoland, die kennen Sie vielleicht aus der deutschen Geschichte, auf der Insel Helgoland Urlaub machen wollte, bat er den Provikar der norddeutschen Missionen, den Bischof von Osnabrück. Osnabrück ist hier auf der Karte nicht. Müsste hier etwa sein, Sie können es da sehen. Osnabrück kommt noch öfter vor, deshalb darf ich das gleich mal zeigen. Hier ist Bistum Münster, da ist das Bistum Osnabrück. Bistum Münster geht dann bis zur Nordsee. Bat er also den Bischof von Osnabrück um die Erlaubnis, auf der Insel Helgoland auf einem Tragealtar Messen lesen zu dürfen. Der Bischof von Osnabrück antwortete, nicht er, sondern der Erzbischof von Westminster sei von alters her zuständig. Der betroffene englische Erzbischof aber erwiderte auf Anfrage, nein, nicht er, sondern der Erzbischof von London sei zuständig und habe die geistliche Jurisdiktion inne gehabt. Daraufhin wandte sich der geistliche Rat Augustin an den Vatikan und stellte 1894 bei der Propaganda Fidei die Nachfrage, wozu denn Helgoland eigentlich gehöre. Und da stellte die Kurie mit Entsetzen fest, dass die Insel niemals direkt oder de jure einem ordentlichen Pfarrer, einem Bischof, einem Erzbischof, nicht einmal einem apostolischen Vikar oder Präfekten unterstellt gewesen sei. Um diesem Übelstand abzuhelfen, wurde dann am 7.8.1894 die Insel Helgoland dem Militärpfarrer von Cuxhaven unterstellt und dem Bischof von Osnabrück zugeordnet. Warum wähle ich dieses Beispiel? Damit Sie sehen, dass es schon großer Mühe bedarf und langen Suchens, um eine von Menschen bewohnte Region ausfindig zu machen, die durch das herkömmliche mittelalterliche Pfarrsystem nicht abgedeckt war. Obgleich Helgoland zumindest im Hochmittelalter zwei Kirchen aufwies, das war die südliche Wigberti-Kirche, die auf einen frühen Missionar zurückgeht, und die nördliche Nikolaikirche, die auf Kaufleute von Bremen zurückgeht, wurde es also niemals formell zur Pfarrei erhoben oder einer anderen Pfarrei unterstellt. Positiv kann also gesagt werden, dass von extremen Ausnahmen dieser Art abgesehen, jeder Gläubige des Mittelalters in einer Pfarrei organisiert war. Die Pfarrei war dabei, wenn man es definiert, der territorial umschriebene Teilverband einer Diözese. Die Pfarrei definiert sich primär territorial. Wir können an dieser Stelle die institutionellen, personellen oder quasi Pfarreien, die das Kirchenrecht kennt, vernachlässigen. Ich will es auch nicht definieren, das ist hier nicht weiter wichtig und weitgehend für die Neuzeit interessant. Studentenpfarrer etwa und so weiter sind nicht territorial organisiert. Damit war die Pfarrei der eigentliche räumliche Bezugspunkt und Aktionsraum des gläubigen Menschen. Die Frage nach dem Verhältnis von Stadtentwicklung und Kirchenorganisation wirft insbesondere für die Frühgeschichte der mitteleuropäischen Stadt eine Fülle von Fragen auf. Hier darf ich an die quellenmäßig meist unzureichend belegten Vorgänge bei der Abgrenzung einer Stadt, das heißt eines rechtlich, baulich und funktional selbstständigen Gemeinwesens mit Änderung der dazugehörigen Fahrstrukturen erinnern. Das heißt, wenn man eine Stadt entweder gründet, was selten vorkommt, oder sich entwickeln lässt oder mit Rechten versieht und begabt, dann muss diese Stadt kirchlich im Allgemeinen und in vielen Regionen ausgenommen werden, abgegrenzt werden gegenüber den vorhandenen älteren Landpfarreien. Hier darf ich auch an die starke Einflussnahme früher städtischer Pfarreien auf die Organisation und verfassungsrechtliche Entwicklung einer Stadt erinnern oder an die Bedeutung der frühen Gilden und Bruderschaften für das gesellschaftliche, politische und religiöse Leben oder an die früh- und hochmittelalterlichen Pfarrteilungen, die Dismembrationes und neuen Grenzziehungen, Terminationes, die oftmals in der Viererzahl durchgeführt wurden, sodass man vielfach im 12., 13. Jahrhundert vier Pfarreien errichtet. Oder ich darf an die funktionale Gestaltung der Pfarrkirchen in den neu erschlossenen östlichen Gebieten, Schlagwort Kaufmannskirche im Sinne Johannes, oder an die bleibende Rolle der Pfarreien und Kirchspiele bei Verwaltungs- und Verteidigungsaufgaben in zahlreichen Städten erinnern. Dies alles wollen wir an dieser Stelle außer Acht lassen. Das kommt alles nicht vor, daraus könnte man eigene Vorträge machen und dies ist alles sehr wichtig für die frühe Geschichte und die hochmittelalterliche Geschichte der Stadt. Wir wollen uns hier stattdessen auf die Frage konzentrieren, die in dieser Form, glaube ich, auch noch nicht gestellt ist, ob es typisch spätmittelalterliche Erscheinungsformen und Veränderungen der Stadtpfarrei gibt. Bei der Durchsicht von etwa 30 bis 40 Hansestädten, die ich so in den letzten Jahren vorgenommen habe, sind mir hier besonders zwei Punkte aufgefallen. Der erste Punkt ist die Überlagerung kirchlicher Grenzen durch kommunale Grenzen. Und der zweite Punkt sind die parochialen Reaktionen auf Bevölkerungszuwachs und Stadterweiterung. Was das heißt, sehen wir dann gleich noch. Zunächst Ad 1. Das Verhältnis von kirchlichen und kommunalen Grenzen. Wir haben bereits angedeutet, dass in zahlreichen Städten die Pfarrei bei der Aufstellung der Wehr-, Steuer- und Abgabepflichtigen Personen, bei der Bekanntmachung kommunaler Satzungen und der Durchführung allgemeiner Verwaltungsaufgaben eine zentrale Rolle spielt, so dass Pfarr- und Verwaltungsbezirk in der Früh- und Hochzeit vieler Städte oft identisch waren. Ich schränke ein, nicht immer und so weiter, aber in vielen Fällen war es so, dass die Pfarre der kleine Verwaltungsbezirk der Stadt war. Nun aber ist auffällig, dass sich in zahlreichen mittleren und größeren Hansestädten eigenständige weltliche Verwaltungsbezirke bilden, die jeweils ganz verschiedene, mitunter lateinische oder niederdeutsche Namen tragen, wie etwa Legio oder auf Deutsch Leihschaft, der Name ist noch etymologisch nicht ganz geklärt, oder Pars einfach, oder Teil auf Deutsch, oder Viertel, oder Quartier, oder Gemeinde, Hof, Nachbarschaft, Burschaft und so weiter. Trotz dieser verschiedenen Namen sind diese Stadtviertel funktional vergleichbar und identisch. Während die Lokalforschung, die einzelnen Städteforscher, in vielen Fällen auf ein sehr hohes Alter dieser Bezirke geschlossen haben, kann man heute im Allgemeinen feststellen, dass die meisten dieser Viertel funktional, verwaltungsmäßig erst im späten Mittelalter, meistens im 15. Jahrhundert, eingerichtet wurden und erst belegt werden können. Sie stellen somit eine offensichtlich rationale Konstruktion mit der Zielrichtung dar, die herkömmlichen Pfarrgrenzen durch eigene Terminationen zu ersetzen. Ich will das einmal an 5 Beispielen klar machen. Man könnte das an sehr vielen klar machen, aber um das zu belegen, will ich einmal 5 herausgreifen. Die Bischofsstadt Münster in Westfalen etwa, jetzt bin ich ein bisschen blind, ja, die ist drauf, Gott sei Dank, er hat im frühen 15. Jahrhundert einen merkwürdigen Wandlungsprozess durchgemacht. Ein Verdrängungsprozess hat stattgefunden, bei dem die Kirchspiele durch die sogenannten Leihschaften ersetzt wurden. Leihschaften ist wieder Viertel, Quartiere etc. So bildeten sich die Lamberti, Ludgeri, Ägidii, Martini, die Frauen- und die Jüdefelder Leihschaft. Daneben gab es die Domimmunität. Auffällig ist hier, dass alle Leihschaften, außer der Jüdefelder Leihschaft, zumindest teilweise an den sogenannten Prinzipalmarkt angrenzen. Das ist der Hauptmarkt, der von führenden Kaufleuten und Ratsfamilien besiedelt ist. Und auffällig ist auch, dass alle diese Leihschaften, mit Ausnahme wieder dieser einen Leihschaft, nach den jeweils zugehörigen Pfarrkirchen benannt sind und zum Teil, das ist sehr kompliziert in Münster, mit deren Grenzen identisch waren. Dies alles deutet darauf hin, dass man die Pfarrgrenzen nicht einfach verdrängt und überfahren hat, sondern dass man einen Versuch unternommen hat, einen sorgfältigen Kompromiss zwischen den traditionellen Kirchspielen, die im Wesentlichen auf die Zeit Hermanns II. Von Katzenelnbogen zurückgehen, etwa 1200, und dem Bedürfnis nach rationaler Organisation und direkter Anbindung an den Rat zu schaffen suchte. Dort hat man also beide Elemente kombiniert. Eine sehr viel schärfere Trennung und eine sehr viel geringere Kombination finden Sie in Osnabrück, das ich eben schon an der Karte rechts gezeigt habe. Dort finden wir die Markt-, die Hase- und die Johannesleihschaft sowie die sogenannte Gutenburg und die relativ selbstständige Neustadt. Daneben gab es aber nur 2 altstädtische Pfarrkirchen, Marien und Katharinen. Die Grenzen der Leihschaften haben im Prinzip nichts mehr mit den Grenzen der Kirchspiele zu tun. Hinzu kommt, dass diese beiden Pfarrkirchen dem Dom inkorporiert waren und nicht selbstständig. Hier liegen keine Quellen vor über die zeitliche Abfolge von Leihschaft und Pfarrei. Man kann aber aufgrund traditioneller Sonderüberlieferung annehmen, dass die Leihschaften etwas älter sind als in Münster, also ins späte 14. Jahrhundert zurückgehen. Das ist aber noch nicht sicher geklärt. Gehen wir weiter nach Osten, dann nehmen wir das Beispiel Lüneburg. Sie kennen Hamburg und es liegt also hier unweit der Elbe und war durch Kanäle auch mit der Elbe verbunden und bekannt durch die Salzproduktion in Lüneburg. Dort wurden im frühen 15. Jahrhundert 4 Viertel eingerichtet oder auch 4 Teile genannt. Pars Fori, der Markt, Pars Aquae, die Flussgegend an der Ilmenau, die zur Elbe führt, Pars Arenae, die Sandgegend, die heute noch sandig ist, und Pars Saline, die Saline. Sie werden durch 2 sich rechtwinklig durchschneidende Straßenfluchten gebildet, die mit den kirchlichen, Einteilungskriterien nichts zu tun haben. Wenngleich sie auf älteren Traditionen fußen mögen, haben sie vorher mit Sicherheit keine administrativen Funktionen ausgeübt. Das kann man belegen durch die Stadtbücher und Steuerverzeichnisse im Lüneburger Stadtarchiv, die ich dazu eingesehen habe. Dem entspricht auch, dass etwa alle Aufständischen, in Lüneburg gab es in der Mitte des 15. Jahrhunderts einen großen Aufstand, sich offenbar nach den vier Teilen organisieren. Das heißt, es treten 60er auf, 16er, 4er oder 100er, jedenfalls immer Personengruppen, deren gemeinsamer Nenner 4 ist. Hier sieht man also deutlich, dass die 4er-Organisation sich auch bis in die kleinen Gremien hinein durchhält. Das hat mit den kirchlichen Kriterien nichts zu tun, weil es in Lüneburg nur eine einzige Pfarre gab, St. Johann, und die lag noch außerhalb. Das hat mit alten Traditionen, präurbanen Traditionen zu tun. Sie lag im Grunde außerhalb der Stadt und wurde später mit hineingenommen. Aber die vier Vierteile sind völlig unabhängig von irgendeiner Pfarrgrenze durchgezogen worden. Ähnlich war es in Halberstadt, das ist eine Bischofsstadt im Sächsischen, in der Erzdiözese Magdeburg. Das heißt, sie gehört nicht zu Magdeburg, aber sie liegt in der Gegend hier, Halberstadt, zählt zu Mainz. Da haben sich ähnliche Veränderungen schon im 14. Jahrhundert abgespielt, die aber doch vergleichbar sind. Obwohl in dieser Stadt sehr zahlreiche Stifts- und Pfarrkirchen waren, hat man eine rationale topografische Organisation durchgeführt, die nur nach den Straßen ihren Namen trägt. Die Viertel heißen also von dem Bredenwege, Uterkulikstraße, Utersendestraße, von dem Hohenwege und so weiter. Ich muss das nicht alles vorlesen, weil das nicht wichtig ist. Aber hier wird deutlich, dass eine völlige Diskrepanz herrscht, auch in einer Stadt, die von geistlichen Instituten und Institutionen völlig beherrscht wird. Ich nehme nur noch ein letztes Beispiel, um das zu belegen, und zwar das Beispiel Reval am finnischen Meerbusen gegenüber dem späteren Helsinki, der späteren finnischen Hauptstadt, eine deutsche Hansestadt, die von zahlreichen Esten besiedelt war und in der auch zahlreiche andere ethnische Gruppen vertreten waren, die Liven, die Kuren, die Samen, die Russen, die Dänen und so weiter. Reval war in die Unterstadt und die Oberstadt eingeteilt. In der Oberstadt lebte der deutsche Orden und der Bischof von Reval mit 4 Domherren. Und in der Unterstadt waren die deutschen Kaufleute. Die Unterstadt war in 2 Abteilungen eingeteilt. Man hatte die nördliche Olaipfarre nach dem Heiligen Olaf benannt, einem norwegischen König, latinisiert Olaus und der Genitiv dann Olai, und die südliche Nikolaipfarre. Es bildeten sich aber auch hier im frühen 15. Jahrhundert in der Unterstadt 4 Viertel heraus, die mit den Pfarren überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Die 4 Quartiere, wie sie da genannt werden. Das Strandpfortenquartier, das Lehmpfortenquartier, das Schmiedepfortenquartier und das Marktquartier. All diese 4 Quartiere sind erstmalig, und das passt genau ins Bild, in einer Bursprache von 1405 überliefert und beruhen auf überhaupt keinen sakralen oder topografischen Sondertraditionen. Es fällt auf, dass die ungedruckten Immobilienverzeichnisse, die im Bundesarchiv in Koblenz lagern, ebenfalls seit dem 15. Jahrhundert, ich habe mal eine Serie durchgesehen, regelmäßig feste Namen für alle Straßen, Pforten, Tore und Türme aufweisen. Das heißt, dass man in dieser Zeit parallel zur Einteilung in die Viertel alle Straßen benannt hat oder die traditionellen Namen festgeschrieben hat und eine komplette neue Organisation vorgenommen hat. Diese wenigen Beispiele mögen hier genügen. Und ich könnte also bis morgen fortfahren, um die These zu belegen, dass zahlreiche Hansestädte der mittleren und oberen Größenordnung im späten Mittelalter, vor allem im 15. Jahrhundert, dazu übergehen, die traditionellen Pfarrgrenzen durch rational gezogene Grenzen zu überdecken und somit zugleich funktional zu schwächen. Das Vordringen der bürgerlichen Ordnungsleistung und bürokratischen Organisation führte somit zu einem Rückgang der herkömmlichen Bedeutung der städtischen Pfarrei. Nach meinen bisherigen Beobachtungen dürfte diese These auf etwa ein Drittel der untersuchten Städte zutreffen. Für ein weiteres Drittel finden wir überhaupt keine diesbezüglichen Belege. Dort können wir nicht sagen, ob es so war oder anders. Und bei einem letzten Drittel wird es so gewesen sein, dass von einer Schwächung herkömmlicher Strukturen nicht die Rede sein kann, dass die Strukturen voll geblieben sind. Das heißt, dass die alten Pfarr- und Kirchspiele genau dieselbe Rolle im späten Mittelalter gehabt haben, wie sie sie im frühen und hohen Mittelalter gehabt haben. Das trifft etwa auf die Braunschweiger Altstadt zu. Braunschweig ist jetzt wieder sehr kompliziert, weil es aus sehr vielen einzelnen Städten besteht, eine Pentapolis. Und hier trifft es nur auf die Altstadt zu, die aus vier Pfarren bestand. Und diese vier Pfarren waren zugleich Verwaltungsbezirke. Das trifft auf Rostock zu, das auch aus vier Pfarren bestand und zugleich eben auch aus vier Quartieren mit Quartiermeistern, die aber auch identisch waren mit den Pfarren. Das trifft als weiteres Beispiel auf Lippstadt zu. Wenn Sie mal die Gegend ungefähr, das ist eine ganz kleine Stadt, die aber auch genau ins Bild passt. Und dort heißen die vier Pfarrbezirke zugleich Hofen und sind maßgeblich für die Steuereinteilung. Der bekannteste Fall ist Köln am Rhein. Dort sind die Pfarrbezirke auch bis ins späte Mittelalter, die 12 Altstadtpfarreien, die Grundlage geblieben für die Organisation des gesamten Haus- und Grundbesitzes, die dort Schreinsbezirke heißen. Oder für die Erhebung der direkten Steuern. Es gibt in Köln nur zwei Ausnahmen. Ein Teil der Apostelgemeinde gehörte zum Kolumbaschrein, also zur Kolumbapfarre. Und in den Schreinsbezirken Niederrich und Obersburg sind die Kongruenzen von Pfarrbezirk und Steuergrenzen und Schreinsbezirken aufgehoben. Beide lassen sich aber auch wieder historisch erklären. Also hier ist ein berühmter Fall, dass das Pfarrsystem im Prinzip und im Grunde trotz aller Verfassungsänderungen, trotz des Verbundbriefes und des Transfixbriefes aufrechterhalten wurde. Also nach meinen bisherigen Überlegungen dürfte die These von der Schwächung durch kommunale Grenzen hauptsächlich im nördlichen Bereich der Ostsee und der Hanse zutreffen. Das ist der erste Punkt zur Pfarrei. Der zweite Punkt sind die Reaktionen der Pfarren, die parochialen Reaktionen auf Stadterweiterung und Bevölkerungszuwachs. Es versteht sich von selbst, dass die Seelsorge, cura animarum, auf ein Anwachsen der Bevölkerung reagieren muss. Da nach mittelalterlichen Regeln, das ist jetzt eine Binsenweisheit, alle Mitglieder einer Stadt einer einzigen Religion zugehörig waren, ausgenommen der Juden, der Heretiker und so weiter, und alle diese Personen verpflichtet waren, die Kirche zu besuchen und den Gottesdienst zu besuchen, musste sich die Größe der Kirchen und die Zahl der gottesdienstlichen Verrichtungen nach der Quantität der städtischen Einwohner richten. Nun aber fällt als besonderes Merkmal auf, dass die einmal festgelegten, nach und nach bis spätestens 1300 entstandenen städtischen Pfarrgrenzen für Jahrhunderte nahezu unverändert blieben und erst vielfach im 19. oder 20. Jahrhundert geändert wurden. Pfarrteilungen und Neugründungen von Pfarreien können, zumindest immer für meinen Bereich, nach 1300 nicht mehr belegt werden. Ich habe jetzt ein scheinbares Gegenbeispiel gefunden, den Fall Dortmund um 1317. Dortmund kennen Sie als Stadt des Bieres und als nördliche Stadt des Ruhrgebietes. Dortmund ist im Mittelalter eine Reichsstadt, eine der wenigen norddeutschen Reichsstädte und erfüllt insofern hier im nördlichen Erzbistum Köln eine sehr wichtige Funktion, auch als Kontraposition gegen den Kölner Erzbischof. Dort scheint es so zunächst, als hätte man diese Regel durchbrochen und um 1317 noch eine neue Pfarre gegründet. Ich darf den Fall einmal kurz vortragen. Consules und Oppidani von Trismonia von Dortmund sowie der Pfarrer Johannes von St. Reinoldi. Der heilige Reinhold ist ein legendärer Heiliger, der der Stadtheilige von Dortmund war, legten dem Erzbischof Heinrich von Firneburg von Köln 1316 eine Supplik vor. Er möge wegen der Menge der Bevölkerung, propter multitudinem populi, und der Ausgedehntheit der Pfarrei St. Reinoldi, propter diffusam parochiam, die Neugründung einer Pfarrei unter dem Titel des heiligen Stephanus gestatten. Dies aber solle so gestehen, dass der Altar des heiligen Stephanus aus der Reinoldikirche hinausgenommen wird und an einen Ort transferiert wird, an dem sich die zu errichtende Kirche befinde. Eine merkwürdige Konstruktion, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Diese Supplik wird vom Erzbischof von Köln zunächst anstandslos genehmigt, ebenso wie vom eigentlichen Pfarrherrn, dem Propst von Mariengraden in Köln. Gradus Mariae, das war ein bekanntes Kölner Stift. Er wird nun vom Vizepleban von St. Reinoldi sowie von Hildebrand, dem Rektor des Johannes-Altars, und von Tidaricus, dem Rektor des Stephanus-Altars, allerdings gebeten, den Altar mit allen Rechten und Einkünften zu übertragen. Soweit, so gut. Das wäre das Beispiel, dass man tatsächlich eine neue Pfarre gegründet hat. Aber zwei Jahre später werden alle Maßnahmen 1319, alle Maßnahmen dieser Art verboten. Es hatte sich nämlich der Pastor Johannes von St. Reinoldi bei Erzbischof Heinrich über die Schmälerung seiner Rechte beklagt. Das heißt, auf Betreiben des Pfarrers wurden alle Maßnahmen zurückgezogen. Der Streit ging jetzt noch eine Weile hin und her, das ist nicht mehr wichtig. Unter Erzbischof Wallram von Jülich und so weiter, wurde er aber im gleichen Sinne entschieden. Was war also geschehen? Obwohl die Reichsstadt Dortmund bereits vier Pfarreien besaß, Reinoldi, Petri, Marien und Nikolai, Sie sehen das Viererprinzip wieder, bestanden Bestrebungen, die Reinoldi-Pfarre abermals zu teilen. Um die materielle Basis der neuen Pfarrei zu sichern, griff man zu dem Mittel, einen einzigen Altar, der hier als juristische Person auftritt, mit allen Einkünften und Rechten zu verlegen und gleichsam um ihn herum eine neue Kirche zu bauen. Während sich in der ersten Urkunde noch der Rektor von Reinoldi selbst für den Plan ausgesprochen hatte, wurde er bald zu dessen schärfstem Gegner, weil er durch die Abtrennung Schmälerung seiner Einkünfte fürchtete. Zu den Befürwortern aber gehörten die Kapläne und die Inhaber der Altäre, vor allem der Inhaber des Stephanus-Altares selbst, weil er auf diese Weise hoffte, zu einem Pfarrer befördert zu werden. Wenn der Plan scheiterte, so ist dies sicherlich auf zweierlei zurückzuführen. Zunächst auf die Interessen des Reinoldi-Pfarrers, die dieser beim Propst von Mariengraden und beim Erzbischof von Köln durchzusetzen verstand, sowie auf die besonderen kirchenrechtlichen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, einen Altar zur juristischen Person zu erheben und zu transferieren. Zweitens aber wird die Ablehnung auch darauf zurückzuführen sein, dass es um 1300 eben nicht mehr üblich war, Pfarrteilungen und Neugründungen vorzunehmen. Sie waren im Kirchenrecht vor dem Konzil von Trient überhaupt nicht vorgesehen. Das spielt also auch eine wesentliche Rolle, die Consuetudo. Man tat es nicht mehr und die Bedenken waren zu stark. Wenn dem aber nun so war, wenn die Barriere so stark war, dass man spätestens ab 1300 keine neuen Pfarren mehr gegründet hat, selbst wenn man schon in Statunastendi war, wie in diesem Fall, dann musste man andere Möglichkeiten haben und andere Mittel, um den Bevölkerungszuwachs, der ja noch vorhanden war, aufzufangen. Die Städte wuchsen noch an in dieser Zeit, trotz der Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Geburtenrate kletterte bald wieder auf oder überschlug sich sogar oder überstieg das frühere Maß. Die Bevölkerungszahl kletterte auf das frühere Maß wieder zurück und ein gewisser Rückgang ist dann wieder im 15. Jahrhundert zu verzeichnen. Aber im Allgemeinen haben wir es noch mit einem Anstieg der Bevölkerung zu tun. Was tat man also mit den anderen Leuten, die man pastoral versorgen wollte? Hier gibt es insgesamt 5 Maßnahmen, die die mittelalterliche Pfarrei betreffen. Die kennen Sie in irgendeiner Form alle, aber ich möchte sie einmal systematisieren. Im ersten Punkt: erweiterte Bauausführung und Vergrößerung vorhandener Kirchen. Man baut keine neuen, man nimmt die alten Kirchen, die man hat. Schon Eduard Hegel hat 1948 darauf aufmerksam gemacht, dass die Pfarrkirchen des 14. und 15. Jahrhunderts vielfach weder der angewachsenen Bevölkerungszahl noch den Ansprüchen des zu Wohlstand gelangten städtischen Bürgertums genügten. So dass überall in deutschen und europäischen Landen die neue Pfarrkirchen entstanden. Es ist dies die Zeit der hochgotischen Pfarrkirchen, die an Höhe und nutzbarer Fläche vielfach manche Kathedralen in den Schatten stellen. St. Katharin und St. Andreas zu Braunschweig, die Wieskirche zu Soest, die Frauen Lamberti und Ludgeri zu Münster, die Umbauten von Johannes Baptist, St. Columba als Fünfschiffierkirche und Klein St. Martin in Köln, die Marienkirche in Rostock, die Johanneskirche in Lüneburg, die Olaikirche in Reval, ganz zu schweigen von den oberdeutschen Beispielen St. Lorenz und Sebald in Nürnberg und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind alles Kirchen, die aus dieser Zeit stammen, aus dem 14. und meistens aus dem 15. Jahrhundert. Und in allen diesen Gebäuden wird eben nicht nur die gewaltige architektonische Leistung der hohen Gotik sichtbar, sondern auch ganz rational der Anstieg der Bevölkerung und auch der Anstieg des Wohlstandes führender bürgerlicher Schichten. Es versteht sich dann von selbst, dass diese vergrößerten Kirchen mehr Pfeiler, Säulen, Kapellen, Umgänge, Schiffe und Nischen aufwiesen als ihre Vorgängerbauten. All diese Plätze waren aber geeignet, Altäre aufzunehmen, die zu regelmäßigen gottesdienstlichen Verrichtungen, vor allem den Seelmessen, benutzt wurden. Ich will einmal ein Beispiel nennen, wie man sich das dann etwa vorzustellen hat. St. Johannes in Lüneburg hatte 165 geistliche Stiftungen, Seelmessen und so weiter, die aber geteilt waren und sich auf 41 Altären verteilten. Und angestellt waren unter einem Propst etwa 100 Messpriester. Es war also ein etwa mittlerer Betrieb und die hatten ununterbrochen zu singen und zu beten und mussten Tag- und Nachtschichten einlegen, um das Programm durchzuziehen. Das heißt, es war ständig Action in der Kirche und ununterbrochen wurde also den religiösen Verrichtungen gehuldigt. Und in anderen größeren Pfarrkirchen, St. Columba in Köln und dergleichen, können wir uns das ganz ähnlich vorstellen. Das war also das Erste, die Errichtung neuer. Das Zweite ist auch die Errichtung neuer Kirchen, aber ohne Vorgängerbauten. Man baut neue Kirchen ohne Pfarrrecht. Obgleich diese Kirchen an Grundflächen und Personalbestand normalen Pfarrkirchen in nichts nachstanden, erhielten sie nur den Titel einer Kapelle und blieben weiterhin dem zuständigen Pfarrer untergeordnet. Ein gutes Beispiel ist die Nikolaikirche in Lüneburg. Während die dortige Lamberti-Kirche, Lüneburg weist also außer der Johanneskirche noch Nikolai und Lamberti auf, während die Lamberti-Kirche vermutlich auf ein älteres Gründungsdatum zurückblicken kann, obwohl wir da auch keine Belege haben, das ist nur Konstruktion, spricht alles dafür, dass die Nikolaikirche trotz ihres Patroziniums, trotz des Heiligen Nikolaus, erst wirklich 1409 geweiht wurde und keinen Vorgängerbau aufzuweisen hatte und aus dem Grunde errichtet werden musste, um den nördlichen Teil der St. Johannes-Pfarrei zu entlasten. Ich habe ja eben die Verhältnisse geschildert und sie konnten einfach nicht mehr gesteigert werden. Die Kirche war pastoral ausgelastet und man brauchte einen anderen Kirchbauer, der aber dann natürlich keine Pfarrrechte erhielt. Eine dritte Möglichkeit, ich will die Beispiele immer nur auf wenige beschränken wegen der Zeit, aber das lässt sich ad libitum verlängern. Das dritte ist die Neuerrichtung, Erhöhung und Erweiterung von Kapellen. Hier geht es um die vorhandenen Kapellen. Von diesen Dingen müssen wir also die verschiedenen Möglichkeiten unterscheiden, die die nicht-parochialen Kirchen mit pastoralen Befugnissen boten. Wenngleich diese Kapellen nicht das Recht der Taufe und Beerdigung hatten oder nur mit besonderer Genehmigung, so durften in ihnen die Messen durch angestellte und befreundete Priester gelesen werden. Man durfte an den betreffenden Altären Bruderschaften gründen und unter Umständen eben dort die Beichte hören. Auch für Andachten, Segnungen, Litaneien, Prozessionen usw., so Feldumgänge, Flursegnungen standen diese Kapellen offen. Außerdem nimmt die Gründung von privaten Kapellen im Bereich geistlichen oder weltlichen Hausbesitzes zu, verbunden mit den entsprechenden Dispensen, die Hausmesse privat lesen zu dürfen. Das berüchtigste Beispiel ist in diesem Fall Magdeburg. Das hatte ich eben auch schon gezeigt an der Elbe. Wenn ich recht gezählt habe, weist Magdeburg im 15. Jahrhundert, wir haben ja dieses Häuserbuch und die Arbeiten von Herrn Schwieneköper, allein 40 Kapellen dieser Art auf. Zum Teil unter merkwürdigen heiligen Patronen wie dem heiligen Habakuk, der sonst also nirgendwo auftaucht und einer der kleinen Propheten ist, wie Sie wissen. Die befinden sich meistens in den Kurien der Domherren, aber auch in bürgerlichem Privatbesitz. Man baute sich im Garten dann so eine kleine Kapelle und ließ sich eine Dispens erteilen und so weiter. Braunschweig mit seinen insgesamt 18 Kapellen nimmt sich dagegen noch bescheiden aus. Reval hatte nur etwa 10 bis 11 Kapellen, Rostock nur 4. Da hat der Rat geachtet, dass es nicht mehr wird. Eine besondere Kapelle spielen in diesem Zusammenhang auch die Sühnekapellen, die anlässlich der Beendigung größerer Unruhen meist im Zusammenhang mit Mord und Totschlag gestiftet werden mussten. Sie konnten dem Rat häufig als offizielle Rats- und Hauskapelle dienen und waren in der Regel irgendwelchen Lokalheiligen unterstellt. Die Autorskapelle in Braunschweig, der heilige Autor oder Autor ist der Stadtpatron von Braunschweig, die Feulan-Kapelle in Aachen oder die Matthäuskapelle in Magdeburg sind so einige Beispiele. Zu den Kapellen gehört auch noch das Problem der Heiliggeistkapellen, Spiritus Sanctus. Diese Heiliggeistkapellen waren stets, das kann man ganz allgemein sagen und ich habe kein einziges Gegenbeispiel gefunden, stets und immer aus einem städtischen Spital hervorgegangen. Diese Spitäler waren gewohnheitsmäßig, zumindest in dieser Zeit, gemäß dem Wort der Apostelgeschichte und erhalte sie durch den Heiligen Geist der dritten göttlichen Hypostase unterstellt. Da fängt eigentlich so ein bisschen die Verehrung des Heiligen Geistes an, die sonst im Mittelalter ja kaum vorkam. Im Laufe der Umwandlung der Spitäler in frühbürgerliche oder bürgerliche Spitäler, das heißt in Institutionen zur Aufnahme älterer bürgerlicher Personen, also im Grunde Kranken- und Altenheime, im Zuge dieser Umwandlung wuchs auch das Bestreben, die Spitalskapellen, die Kirchen bedeutungsmäßig zu erhöhen und unter die Kontrolle des Rates zu ziehen. Ein gutes Beispiel dürfte die Geistkirche in Reval sein, die ursprünglich als kleine Spitalskapelle und auch als Kapelle der Esten errichtet wurde und unter dem Patronat der Pfarrer stand, dann aber zu Beginn des 15. Jahrhunderts baulich neu ausgeführt wurde, umgestaltet wurde, für Ratssitzungen verwandt wurde, man hielt in der Kirche Ratssitzungen ab, man speiste die Armen der Armenbruderschaft und man bemühte sich dann 1426 das volle städtische Patronat über die Geistkirche zu erlangen. Ein krasseres Beispiel noch ist Wismar, auch eine Stadt an der Ostsee, das traditionell dem Pfarrer eines Vorortes, einer Dorfkirche unterstellt war. Das war der Pfarrer von Vogtehagen. Es hatte also nominell zwar 4 Kirchen, aber keinen ordentlichen Pfarrer. Und daher bemühte sich die Stadt, es hatte 3 Kirchen, daher bemühte sich die Stadt, das dortige Spital, auch wieder ein Geistspital, auszubauen und dafür die Dispens zu erhalten, dass diesem Spital Pfarrrechte verliehen werden. Das geschah auch und auf diese Weise konnte Wismar sich auch um schon etwas früher, etwa 1325, von dem Pfarrer von Vogtehagen lösen. Das war also eine weitere Möglichkeit unter der Rubrik der Pfarreien. Der vierte Punkt dieser parochialen Reaktion ist die Vermehrung des Personals. Man stellt mehr Leute ein. Noch die Sessio 21, Kapitel 4 der Reformatione des Konzils von Trient setzte fest, dass bei Bevölkerungszuwachs zunächst die Anzahl der Geistlichen zu vermehren sei. Wenn das nicht mehr geht, dass dann die Kirchen vergrößert oder neu errichtet werden sollen. Genau die Dinge, die wir hier alle gehört haben. Und erst dann, wenn diese Mittel aus praktischen oder finanziellen oder religiösen Gründen nicht möglich sein sollten und keinen Erfolg versprechen, erst dann sollte eine Dismembratio vorgenommen werden. Die anderen Mittel sollten aber erst ausgeschöpft werden. Da nun aber im Mittelalter und auch heute noch jede Pfarrei nur einen Pfarrer hatte, mussten die neu angestellten Geistlichen entweder Kapläne, Lehnspriester oder einfache Mietpriester, die Unterschiede werde ich noch erläutern, sein. Sie bildeten im Wesentlichen den sogenannten Unterklerus oder Niederklerus oder den Mittelklerus. Den Begriff werde ich gleich noch etwas einführen und erläutern. Oder das, was man früher eben das klerikale Proletariat genannt hat oder auch heute noch gelegentlich. Diese quantitative Zunahme des geistlichen Personenbestandes in den städtischen Pfarrkirchen gehört zu den wichtigsten Erscheinungsformen der spätmittelalterlichen Kirchengeschichte und bildete einen dauernden Stein des Anstoßes, und darüber haben wir gestern schon viel gehört. Das fünfte sind dann die Mendikanten, die Bettelorden. Zur Deckung der pastoralen Aufgaben wurden die Bettelordensmönche, vor allem die Dominikaner und Franziskaner, aber auch die Karmeliter und Augustiner Eremiten, herangezogen. Diese Bewegung hatte bereits in der Mitte des 13. Jahrhunderts auf Gesamtmitteleuropa übergegriffen und um 1300 gab es kaum eine deutsche Stadt ohne einen oder auch mehrere Ordenskonvente. Da die Bettelorden zudem exempt waren, das heißt der ordentlichen bischöflichen Jurisdiktion entzogen und mit umfangreichen päpstlichen Privilegien ausgestattet, bildeten sie in den Augen der Ortspfarrer einen gewaltigen Fremdkörper in den Gemeinden und eine Bedrohung der Oblationen und Stolgebühren, also der Einkünfte, der Gelder. So erklären sich die oftmals verbitterten Kämpfe, ich bringe nachher noch einige Beispiele, zwischen Säkular- und Regularklerus. Aber man wird andererseits eben auch sagen müssen, dass aufgrund der chronischen Überlastung des traditionellen Parochialsystems die Mendikanten bald eine objektiv notwendige und wichtige Ergänzung darstellten und auch eben sehr viele sakramentale Aufgaben, vor allem das Hören der Beichte, übernehmen mussten. Diese 5 verschiedenen Maßnahmen insgesamt und zusammengesehen stellten sicher, dass das herkömmliche Pfarrsystem auch im Spätmittelalter unveränderte Gültigkeit besaß und dass man auf die Errichtung neuer Pfarreien verzichten konnte. Der Grund dieser geballten Anstrengungen, und es gehört ja viel Mühe und viel Fantasie dazu, das alles zu entwickeln, es ist ja viel einfacher, man stellt eine neue Kirche dahin. Der Grund dieser geballten Anstrengungen liegt eindeutig, wie am Dortmunder Beispiel belegt, in der Absicht, die Position des Stadtpfarrers aufrechtzuerhalten und nicht mehr als nötig zu schwächen. Schon waren, wie gesagt, die Bettelordenshäuser und die zahlreichen Immunitätsbezirke in den Städten und Städten eine Schwächung, da im 15. Jahrhundert trat noch die Devotio Moderna und traten noch andere Halbordenskonvente hinzu. Bei weiteren Dismembrationen hätte die Gefahr bestanden, dass der einzelne Pfarrer wirtschaftlich und sozial auf einen niederen Stand herabgesunken wäre. So viel zu den Pfarreien. Also die beiden Elemente sehe ich als typisch spätmittelalterlich an, die ich genannt habe. Also die Frage der Grenzen und dann auch die Frage der Reaktionen auf Bevölkerungszuwachs. Es gibt sicher noch mehr, aber ich möchte hier nur, um nicht zu viel Einzelheiten zu bieten, größere Linien versuchen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Pfarrer. Während die Pfarrei der räumliche Bezugspunkt des städtischen Gemeindemitglieds war, bildete der Pfarrer die oberste personelle Instanz dieser kleinräumlichen Umgrenzung. Den Pfarrer können wir, ich nehme die Definition von Horst Herrmann, also dem ehemaligen Kirchenrechtler aus Münster, als den rechtmäßigen Inhaber des Amtes eines zur ordentlichen Seelsorge berechtigten und verpflichteten Vorstehers einer Pfarrei. Das Amt definiert sich also vom Territorium. Der spätmittelalterliche Pfarrer kann nach unterschiedlichen Kriterien differenziert werden. So kann man ihn danach beurteilen, wie gewissenhaft er seinen Pflichten nachging und wie sorgsam er seine Rechte zu wahren wusste. Ein mehr qualitativer Aspekt. So kann man sein Verhältnis zur Gemeinde nach dem jeweiligen rechtlichen Abhängigkeitsverhältnis bestimmen, der juristische Aspekt, und schließlich kann man versuchen, ihm den angemessenen Platz innerhalb der kirchlichen Hierarchie zuzuweisen, der sozialgeschichtliche Aspekt. Ich möchte alle drei Aspekte kurz hintereinander vorstellen. A, die Rechte und die Pflichten, der qualitative Aspekt. Die zahlreichen komplizierten Satzungen des Corpus Juris Canonici lassen sich dahingegen zusammenfassen, dass man drei Rechte und drei Pflichten des Pfarrers herausstellt. Das erste wichtige Recht war das der Singularität. Es besagt, dass kein Pfarrer einen anderen neben sich zu dulden braucht. Dieses Recht teilt der Pfarrer im Grunde nur mit dem Papst. Nicht einmal mit dem Bischof, denn wenngleich jede Diözese auch nur einen Bischof hat, so haben viele Diözesen Weihbischöfe, die rechtlich zumindest auch die gleiche Weihegewalt haben, wenn sie auch nicht die gleichen Befugnisse haben. Aber sozusagen ein Weihpfarrer, der die gleichen Dinge hat, den hat es nicht gegeben. Das war also schon ein sehr bedeutsames Recht. Das zweite Recht des Pfarrers war das Recht auf Inamovibilität, Unabsetzbarkeit auf Deutsch. Eine radikale Strömung hat dieses Recht parallel zum Jansenismus etwa im 18., 19. Jahrhundert dahingehend, nein 19. ist nicht, 18. ist dahingehend ausgeweitet, dass der Pfarrer, weil sein Amt direkt von Gott sei, überhaupt nicht zu entfernen sei. Das ist eine neuzeitliche Übersteigerung. Im Mittelalter besagte dieser Satz, den es auch gab, nur, dass ein Pfarrer nicht pro solo nutu Episcopi, nicht auf bloßen Wink des Bischofs, abgesetzt werden kann, sondern nur nach einem ordentlichen kanonischen Prozessverfahren. Und dann nur, wenn gravierende Mängel da liegen. Kleinere sittliche Verfehlungen sind nicht hinreichend. Es müssen also wirklich gravierende Dinge, kriminelle Delikte oder offenkundige Häresien vorliegen. Das ist heute auch noch so. Das dritte Recht ist das zur Ausübung des Pfarrzwanges. Das heißt, dass jeder Pfarrer berechtigt war und im Grunde auch heute noch ist, jeden anderen Sakramentaltätigen, Welt- oder Ordensgeistlichen, auch Ranghöhere, des Kirchengebäudes und der Pfarrei zu verweisen. Der Pfarrer kann also theoretisch den Bischof aus der Kirche werfen, wenn der Bischof etwa sakramentale Befugnisse ausübt, ohne den Pfarrer gefragt zu haben. Für die Gläubigen bedeutet dieses Recht umgekehrt die Pflicht, die Sakramente ausschließlich in der zugeteilten Pfarre und nirgendwo sonst zu empfangen und die entsprechenden Abgaben zu entrichten. Ausnahmen gibt es natürlich über Dispensen. Die drei Pflichten waren aber diese. Erstens die Residenzpflicht, das heißt die Auflage in der genau umschriebenen Pfarre, das heißt im Pfarrhaus oder in der Pfarrkirche zu residieren und im Amtsbereich und den Amtsbereich nicht ohne Erlaubnis des Bischofs oder seines Stellvertreters zu verlassen. Das ist heute auch noch so, ein Pfarrer kann nicht einfach Urlaub machen, der muss erst fragen. Zweitens die Pflicht zur Beachtung der Inkompatibilität. Die Inkompatibilität ist das Gegenstück zur Singularität. Sie besagt, dass sich das Amt des Pfarrers nicht mit einem anderen Amt, nicht mit einem anderen Pfarreramt und auch nicht mit einem höheren kirchlichen Amt, etwa dem des Bischofs, verträgt. Schließlich besteht drittens die Verpflichtung zur Applicatio ad populum, das heißt zum sonntäglichen Gottesdienst. Der Pfarrer ist verpflichtet, mindestens einmal in der Woche und am besten sonntags eine Messe zu lesen und die Gläubigen auch in der christlichen Lehre zu unterweisen. Wir können an dieser Stelle nicht ausführen und belegen, sondern nur thesenhaft andeuten, dass diese Rechte und Pflichten im Spätmittelalter vielfach ausgehöhlt wurden und somit zu einer qualitativen Minderung des gesamten Pfarrerstandes beitrugen. Ich möchte hier keine Beispiele nennen, weil das nun ausufern würde. Ich möchte nur ganz kurz nennen, worum es ging. Die Singularität wurde unglaubwürdig, wenn mehrere Kandidaten oft jahrzehntelang um eine Pfarrfründe stritten und die Gemeindemitglieder nicht wussten, wen sie als rechtmäßigen Pfarrer ansehen sollten. Die Inamovibilität wurde durch die übermäßige Juridifizierung und Prozesssucht dieser Zeit beeinträchtigt, sodass langwierige Rechtsverfahren in vielen Pfarreien nicht seltenes waren. Die Ausübung des Pfarrzwangs wurde unterhöhlt durch die sakramentalen Befugnisse der Klöster und Stifter sowie durch zahlreiche Dispensen, die viele Gemeinden nach und nach gegen hohes Entgelt von Rom erlangen konnten. Schließlich litten auch die Pflichten. Die Residenzpflicht wurde bei allen Pfarrern umgangen, bei allen Pfarreien, bei allen Pfarren umgangen, die in der Hand eines Stiftes lagen und lediglich durch einen residierenden Rektor oder Vikar verwaltet wurden. Das haben wir gestern auch schon gehört. Ein Ausweg aus der Inkompatibilität wurde durch die Möglichkeit geboten, lediglich die Nutzungsrechte, Kommenda, in Kommendam, einer zweiten Pfarrei zu übernehmen, ohne die volle Titelgewalt, in Titulam, eines Pfarrers mit zu übernehmen. So konnte man durchaus mehrere Pfarren kumulieren oder es konnte auch ein in Rom angestellter Kurialer mehrere Pfarren kumulieren, die er dann aber nur in den Kommendam hatte. Schließlich war auch, wie die allgemeinen Klagen vor der Reformation belegen, die regelmäßige Applicatio pro populo oder ad populum eher Wunschdenken als Realität. Die gewissenhafte Zelebration des eucharistischen Sakramentes, die korrekte Anwendung der lateinischen Sprache und die gehaltvolle Predigt waren eher die Ausnahme. Ein großer Teil der Klagen über die spätmittelalterliche Kirche ist demnach gerade darauf zurückzuführen, dass die Keimzelle des religiösen Lebens, die Pfarrei, qualitativ nicht den Erfordernissen entsprach, die die Umstände an sie richten mussten. B. Nun der juristische Aspekt, die rechtlichen Abhängigkeitsverhältnisse. Die vielfachen Abhängigkeitsverhältnisse der Pfarrer zeigen sich in den verschiedenen Formen der Nomination, Elektion, Investitur und des Konsensus bei Pfarrerwahlen. Diese Formen der Einflussnahme auf den zu erwählenden Pfarrer wurzeln in dem Patronatsrecht, Jus Patronatus, das somit für die Darstellung der juristischen Zwänge maßgeblich wird. Lange Zeit herrschte Unklarheit über das Ausmaß und die jeweils spezifische Rechtsform der Wahl und Einsetzung der städtischen Pfarrer. Dietrich Kurzes umfangreiche Studien haben erwiesen, dass die Pfarrerwahl durch die Gläubigen bzw. durch die Gemeinde, durch die Laien, keineswegs als Regel bzw. als ursprüngliche Form anzusehen ist, als Urzustand, der dann degeneriert ist, wie noch Albert Hauch in den ersten Auflagen seiner deutschen Kirchengeschichte angenommen hat, sondern dass jede Stadt ihren individuellen Weg gegangen ist. Dabei kann man insgesamt drei größere Gruppen feststellen bei dem Patronatsrecht. Ich muss hier auch wieder ein wenig vereinfachen, aber sonst erhält man gar keine Systematik. Zunächst zum gemeinschaftlichen Pfarrerwahlrecht. Es lässt sich in der Tat feststellen, und da hat dann auch wieder Haupt recht und so weiter, dass die gemeindliche Pfarrerwahl im späten Mittelalter seltener nachzuweisen ist als im frühen und hohen Mittelalter und nur noch wenige hansische Gemeinden, also jetzt Pfarrgemeinden, über direkten Einfluss auf die Bestellung des Pfarrherrn besaßen. Als Beispiele aus unserem Bereich hier wieder nenne ich einmal St. Michaelis in der Braunschweiger Altstadt, nach Kurze die einzige genossenschaftliche Gemeindekirche in Braunschweigs mit ursprünglicher Pfarrerwahl. Es ist aber, auch das muss man sagen, die kleinste von allen Altstadtkirchen, die unbedeutendste. Sie liegt am westlichen Rand der Altstadt. Um die Ecke herum ist das Pfarrhaus, daneben das Bordell und daneben wohnt der Henker. Die Gegend ist also nicht die beste. Aber ähnlich verhält es sich mit der Peterskirche auf dem Frankenberg bei Goslar, allerdings ohne Bordell, die bis ins 14. Jahrhundert von der archidiakonalen Hoheit freigesprochen wurde und trotz der Einflüsse des deutschen Ordens zumindest formal noch immer auf dem Wege der gemeindlichen Wahl besetzt werden konnte. Zu recht eigentümlichen Kompetenzüberschneidungen kam es in Klein-St. Martin zu Köln. Obgleich die Äbtissin von St. Maria im Kapitol der Gemeinde das Recht der freien Pfarrerwahl überlassen hatte, versuchten ihre Rechtsnachfolgerinnen bis ans Ende des 15. Jahrhunderts jeweils eigene Kandidaten gegen die Nennung der Gemeinde durchzusetzen. Dies führte zu langen Auseinandersetzungen, die Kurze auch aufgearbeitet hat und die erst 1497 beendet wurden. Dieses Beispiel der Äbtissin von Maria im Kapitol zeigt aber deutlich, dass tatsächlich Versuche unternommen wurden, die wenigen gemeindlichen Pfarrrechte zu unterdrücken und an den Rand zu drängen. Häufiger als die Gemeinde traten der Stadtrat, der Landesherr, die Kapitel und die Klöster als Patronatsherren auf. Als Beispiele für Kirchen unter städtischem Patronat kann man die Braunschweiger Altstadtkirche St. Martini nennen, die Lüneburger Johanneskirche, erst nach langem, langem Prozess ab 1445, alle Kirchen Danzigs, mit Ausnahme der Marienkirche, aber auch erst nach langem, langem Prozess, als König Kasimir 1454 die Rechte übertragen hat, dann auch die Lübecker Marienkirche, aber die anderen Kirchen nicht. Das gestaltete sich in der Tat dann so, dass der Stadtrat einen Kandidaten benennen konnte, der in der Regel auch gewählt wurde und der auch durchaus aus städtischen Familien kommen konnte, sodass dort auch eine Möglichkeit der direkten Einflussnahme war. Bedeutender aber als diese Formen war und blieb die Patronatshoheit der Stifter und der stiftsähnlichen Abteien. Die Landesherren selbst spielen gar nicht die große Rolle, weil sie ihre Rechte meistens irgendwelchen Stiftern oder stiftsähnlichen Abteien übertragen haben. In Braunschweig nahm das Blasienstift, also um die Burg, im Burgbezirk, Einfluss auf die Katharinen- und Andreaskirche. In Göttingen hatten die Landesherren die meisten Patronatsrechte, die anderen Beispiele lasse ich hier weg. Ich gebe nur jetzt noch einen oberflächlichen Eindruck über die Zahlenverhältnisse. Ich habe einmal fünf Städte genommen, Braunschweig, Osnabrück, Lüneburg, Rostock und Reval, weil ich da intensiver gearbeitet habe und habe alle Pfarreien zusammengezählt. Und von insgesamt Selbstständigen, von 16 selbstständigen Pfarreien, also die nicht inkorporierten, unterstanden 11 dem Patronat von Stiftern und Klöstern, 4 weitere dem Stadtrat und ein einziges der Gemeinde. Vielleicht kann man vorsichtig formulieren, dass dieses Mischverhältnis relativ typisch ist. Ich denke schon, dass man ein wenig generalisieren kann. Weniger als ein Zehntel war der Gemeinde verblieben, noch weniger. Höchstens ein Drittel war dem Rat zugeordnet und die überwiegende Mehrzahl der Pfarreien unterstand den Stiftern, Klöstern bzw. Landesherren, die es wieder delegiert hatten. Ich glaube, ich mache einen kleinen Sprung, sonst wird es etwas zu viel. Auf das Problem der Inkorporationen wollte ich noch eingehen. Die Inkorporationen sind in dieser Zeit relativ stark, aber in dem niederdeutschen Bereich sind die vollen rechtlichen Inkorporationen nicht so stark ausgeprägt. Ich habe eigentlich nur einen besonders krassen Fall entdeckt in Rostock. Dort versuchte man, alle 4 Pfarrkirchen zu inkorporieren, um eine Stiftskirche an der Jakobikirche zu errichten, welche wiederum der Versorgung der Universität Rostock dienen sollte. Dort folgte man dem Beispiel anderer Universitätsstädte Süddeutschlands. Das führte zu ganz massiven Auseinandersetzungen, die mit der Ermordung eines Domherren verbunden waren und zu einem innerstädtischen Umsturz. Sonst habe ich aber außer diesem krassen Beispiel, das auch realisiert wurde und eine Incorporatio plena iure darstellt, keine krassen Fälle dieser Art gefunden, sondern eben nur vorübergehende Inkorporationen oder die verschärfte Ausübung des Patronatsrechts. Die Einzelheiten möchte ich also hier übergehen und dann vielleicht gleich zum Punkt C kommen, kirchliche Hierarchie, der sozialgeschichtliche Aspekt. Es stellt sich nun also nach dem qualitativen, auch etwas moralischen, nach dem juristischen, die Frage nach der sozialgeschichtlichen Einordnung und nach der kirchlichen Stratifikation. Es ist, wie wir auch gestern schon sagten, allgemein üblich, den Klerus in Hoch- und Niederklerus zu unterteilen. Das ist jetzt im Unterschied zum Kirchenrecht, das Majoristen und Minoristen kennt. Abgesehen davon unterscheidet man also auch sozial gesehen einen Hoch- und Niederklerus. Dort ist der Pfarrer nur mit Mühe unterzubringen. Eine letzte Definition, die ich gefunden habe von Dietrich Kunze, fasst den Pfarrer, zählt den Pfarrer zum Niederklerus, wenn er den Niederklerus definiert, als Gesamtheit aller Weltgeistlichen, die im Besitz der niederen oder auch höheren Weihen, vom Akolot bis zum Priester, als Pfarrer, Vikare, Gesellpriester, Altaristen, Messpriester, Kapläne und ähnlich tätig waren oder eine entsprechende Pfründe besaßen. Nach allem, was wir oben über Pfarrrechte, Patronat und Inkorporation gesagt haben, nimmt diese Definition Wunder. Wir kommen vielmehr zu dem Ergebnis, dass kein einziger Pfarrer, jedenfalls kein Stadtpfarrer, sofern nicht extrem regionale Sonderverhältnisse vorliegen, zum Niederklerus zu rechnen ist. Dies nötigt uns allerdings, eine weitere Kategorie einzuführen, die wir etwas provisorisch den mittleren Klerus nennen wollen. Danach ergibt sich jetzt eine Dreistufung, Hoch, Nieder, Mittler. Zum Hochklerus, das ist ganz einfach, da zählen also nach der Überlegung alle Stiftsherren und Ranghöheren, Säkularkleriker sowie die Vorsteher der ordentlichen Abteien und Konvente zu. Das ist eine einfache Geschichte im Grunde. Und insofern auch alle Pfarrer, sofern sie mit Domherren identisch waren oder umgekehrt muss man es formulieren, sofern Domherren eben Pfarrrechte besaßen. Zum Niederklerus rechnen wir alle Mess- und Befehlspriester, Kommendisten, die Pilerpapen, die Altaristen und so weiter. Das heißt, jene Geistliche, die ohne feste Anstellung und ohne festes Berufsverhältnis die Verwaltung einer Messstipendie inne hatten und ohne größeres Aufhebens pro solo nutu durch die kirchlichen oder weltlichen Herren entlassen werden konnten. In Braunschweig war es sogar so, dass das Stift St. Blasien diese Methode übernommen hatte und auch die niederen Geistlichen fristlos entlassen konnte, dass es also nicht immer nur die Weltlichen waren. Unter mittlerem Klerus oder Mittelklerus aber wollen wir zunächst die selbstständigen Pfarrer verstehen, das heißt jene, die noch nicht durch den Hochklerus aufgesaugt worden waren, ferner die festangestellten Kapläne und ewigen Vikare, sofern sie ein auskömmliches Einkommen hatten und sofern sie sich tragen konnten, ohne das Offizium wesentlich zu verletzen. Hier unterscheiden wir also dann die ewigen Vikare oder auch die angestellten Kapläne, die Lehenspriester, von den Befehlspriestern im Sinne etwa von Pleimes Stiftungsrecht. Die Lehenspriester hatten ein festes Lehen, ein Beneficium Perpetuum, von dem sie nicht ohne weiteres entlassen werden konnten. Sie hatten also gewissermaßen eine Art beamtenrechtliche Verfassung, während die anderen einfach nur Hilfsarbeiter waren und sofort entlassen werden konnten. Diejenigen aber, die ein festes Einkommen im Mittelalter hatten, das in etwa dem eines niederen oder höheren Handwerkers entsprach, sind nicht zur städtischen Unterschicht zu rechnen und auch nicht zum niederen Klerus. Die sind schon also in einer ganz guten Position. Natürlich ist diese Dreiteilung auch sehr schwierig. Bei den Inhabern eines Lehen, eines Beneficium Perpetuum, wird man fallweise nach sozialer Zugehörigkeit und entsprechendem Einkommen entscheiden müssen, ob der Betreffende dem niederen oder mittleren Klerus zuzurechnen ist. Da kann es natürlich Unterschiede geben, dass das Gehalt so klein ist, dass man davon auch nicht leben kann. Ähnlich gilt es zu differenzieren bei den Vikaren eines Stiftes. Wenn diese Stiftsvikare sich als eigene Gruppe vom Hochklerus abgrenzen, das heißt eigene Schutz- und Hilfsbündnisse schließen, die im späten Mittelalter nicht selten sind. In Braunschweig, Halberstadt, Osnabrück, Köln und so weiter können diese Bündnisse belegt werden. Dann können wir diese Stiftsvikare auch als eigene soziale Gruppe fassen und dem mittleren Klerus zuordnen. Wenn sie sich aber selbst als Teil des gesamten Stifts definierten und überhaupt keinen Gegensatz bestand zu den Stiftsherren, dann ist es besser, sie als jüngere Gruppe des Hochklerus zu bezeichnen. Hier muss man tatsächlich Generalisierungen vermeiden und fallweise entscheiden, aber ich glaube, grosso modo lässt sich die Dreiteilung durchziehen und ist praktikabler als die bisherige Zweiteilung. Ein dritter Punkt wendet sich jetzt noch kurz dem Verhältnis von Pfarrern und Gemeindemitgliedern zu, also der Seelsorge. Der wird aber weniger lang, das ist nicht mehr viel. Wenngleich in den voraufgegangenen Abschnitten schon indirekt eine Menge zum Verhältnis von spätmittelalterlichem Stadtpfarrer und Gemeinde im konsensuell geregelten Normalzustand gesagt wurde, wollen wir im Folgenden noch einige Probleme namhaft machen, die regelmäßig oder vorübergehend entstanden sind und zu Konflikten geführt haben. Dabei soll es in einem ersten Punkt um die sakramentale Versorgung, die Applicatio pro populo, im weiteren Sinne gehen. Die Sakramente. Die wiederholten Streitigkeiten um die Sakramente drehten sich fast ausschließlich um die finanziellen Nutzungsrechte der Pfarrer an den Sakramenten und um die religiösen Pflichten bei Austeilung derselben. So konnte die Höhe der Oblationen und Stolgebühren, die Zahl der Messen und Andachten und die Art und Weise der pfarrherrlichen Repräsentation ebenso Gegenstand von Auseinandersetzungen werden, wie die Verteidigung der Pfarrer gegenüber konkurrierenden Seelsorgern, vor allem Dominikanten und Stiftern. Obwohl das 15. Jahrhundert an theologischen Reformern und Vordenkern Luthers nicht arm ist, Ullmann, Reformatoren vor der Reformation, hat dies ausführlich dargestellt, lässt sich in keinem Falle nachweisen, wieder eben nur bei meinen Beispielen, dass die Kritik auf theologisch-religiöse Probleme rekurriert, indem sie etwa die Zahl der Sakramente, die Wirkkraft derselben, ihre theologische Relation zum Glauben oder das Verhältnis von Gerechtigkeit und Glauben reflektiert. Dennoch liegt es auf der Hand, dass gerade diese Auseinandersetzung um die Sakramente auch indirekt die religiöse Tiefenschicht der innerlich praktizierenden Gemeindemitglieder berührt haben und sie somit unter Umständen tiefer und näher angerührt haben als allgemeine Unruhen innerhalb der bürgerlichen Schichten und Gruppen. Einige Beispiele mögen diese Streitigkeiten belegen. Über das Recht der Taufe kam es zwischen Klöstern, Stiftern und Pfarrern wiederholt zu Streitigkeiten. Etwa 1375 in Osnabrück, als sich die Pfarrer von St. Marien und St. Katharinen mit dem Domkapitel dahingehend einigten, dass die Pfarrherren jeweils vor Ostern und Pfingsten Täuflinge in den Dom geben mussten. Der Konflikt mit den Klöstern endete meist damit, dass den Konventen untersagt wurde, eigene Taufbecken in den Kirchen zu unterhalten. Zuständigkeitsprobleme bei der Beichte waren in Osnabrück bereits 1253 aufgetreten, als der dortige Bischof bestimmte, dass die Angehörigen der beiden genannten Pfarrkirchen Beichte und Kommunion nur in ihren Pfarrkirchen, nicht aber im Dom oder in den Klöstern empfangen durfte, wieder der Pfarrzwang. Falls sie bettlägerig waren, mussten sie den Besuch ihres zuständigen Pfarrherrn abwarten und durften sich keinen Mönch ins Haus holen. Da die zuständigen Pfarrer aufgrund des allgemeinen Pfarrzwanges gerade in ihrer Eigenschaft als Beichtväter über ein umfangreiches, intimes Wissen aller Gemeindemitglieder verfügten, bemühten sich zahlreiche wohlhabende Bürger um entsprechende Dispensen, die Jura elegendi confessoris. Ein besonders deutliches Beispiel sind die Ratmannen und Schöffen von Danzig, die sich 1446 und 56 geschlossen in cumulo das Privileg der freien Wahl des Beichtvaters einschließlich der Erlaubnis zur Benutzung eines Tragealtars verbriefen lassen. Damit ist zugleich das Sakrament der Eucharistie angesprochen. In diesem Zusammenhang konnten zwar Fragen der Kommunionordnungen, der Oblationen und der Häufigkeit des eucharistischen Empfangs problematisiert werden, die meisten Streitigkeiten bezogen sich aber auf verschiedene Rats- und Verwaltungsmaßnahmen zur Begrenzung und Beschränkung der Messstipendien, besonders der Seelmessen. Damit wollte die Stadtführung im Allgemeinen zwei Ziele erreichen. Zum einen bildeten die Erlasse zur Regulierung der Seelmessen eine notwendige Ergänzung zu den sonstigen Kleider-, Luxus-, Fest-, Hochzeitsordnungen, durch die der jeweilige Aufwand entsprechend dem sozialen Rang der verschiedenen sozialen Schichten und Gruppen festgelegt wurde. Zum anderen aber verhinderte die Stadtführung auf diese Weise, dass besonders intensive Gläubigkeit und Opferbereitschaft gegenüber den Verstorbenen zu einer materiellen Schlechterstellung ökonomisch nicht gut situierter Personen führen konnte. Also auf Deutsch, dass jemand, weil er besonders fromm war, sein ganzes Geld der Kirche gab. So vermischen sich hier soziale, finanzielle und religiöse Aspekte. Zu den ersten Hansestädten, in denen die Seelmessen durch Ratserlass gemindert wurden, gehörten Lübeck und Osnabrück schon im 13. Jahrhundert. Viele Städte folgen im 14. Jahrhundert. Paderborn, Danzig, Osnabrück, Stralsund und so weiter. Nur selten führten diese Kontroversen in finanziellen Fragen zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen, die mit Unruhen und Mord und so weiter endeten. Umso interessanter wird das Beispiel des Stralsunder Pfaffenbrandes, Vincenzio de Chierici, von 1407. Weil der dortige Rat im Jahre 1407 im Zusammenhang mit Erlassen gegen den Beerdigungsluxus auch die Einschränkung der Opfergaben und Seelmessen verfügt hatte und den Pfarrern auf diese Weise finanzielle Nachteile entstanden waren, überfiel der Pfarrer und Archidiakon von Triebsee, Konrad Bonow, zusammen mit einigen ritterlichen Freunden die Dörfer des Sunder Umlandes und ließ einigen Bürgern, denen er habhaft werden konnte, gefangen nehmen. Er ließ ihnen die Füße und Hände abhacken und sie in ihrem Blute sterben. Die Bewohner der Stadt rächten sich unter Führung der Lastträgergilde dadurch, dass sie 13 Pfarrer und Kapläne ebenfalls einfingen, auf Leitern banden und die drei Pfarrer sodann verbrannten. Das ist also eine besonders krasse Form der Auseinandersetzung um das eucharistische Sakrament. Im Zusammenhang mit dem Ehesakrament finden sich gelegentliche Unmutsäußerungen nur über die geschlossene Zeit vor Ostern, in der die Hochzeiten bekanntlich untersagt waren. So übertritt Hinrich Rubo, einer der Lüneburger Insurgenten von 1454, das Gebot der geschlossenen Zeit, indem er als künftiger Schwiegersohn des neuen Bürgermeisters das Beilager in der Fastenzeit vollzieht. In der Reformation gehört dann die Forderung nach Abschaffung der Slotentide, der geschlossenen Zeit, zu den regelmäßigen Artikeln. Was schließlich das Begräbnisrecht der Pfarrer anbelangt, so spielen sich die entscheidenden Auseinandersetzungen in erster Linie zwischen konkurrierenden geistlichen Institutionen ab und nicht so sehr zwischen Klerus und Gemeinde, vor allem zwischen den Bettelorden und den Stiftern. Sowohl in Hamburg 1425 als auch in Reval 1427 kam es zu Unstimmigkeiten wegen der kanonischen Quart bei Begräbnisgebühren zwischen Säkular- und Regularklerus. In den meisten Fällen musste man sich dahingehend vergleichen, dass den Orden und Stiftern gestattet wurde, eine Anzahl bestimmter, dem Kloster nahestehender Personen beizusetzen. Um einen Sonderfall in mehrfacher Hinsicht handelt es sich bei dem Streit zwischen den Pfarrern des Revaler Umlandes und den dort lebenden, noch vorchristlich gesinnten Esten. Als einige Pfarrer die Beerdigung verstorbener Esten, der Estoni Pauperes, wie sie genannt werden, hinauszögerten, griffen diese zur Selbsthilfe und setzten ihre Toten auf den christlichen Friedhöfen bei, ohne Gebühren. Als die Pfarrer zurückkehrten, gruben sie die Leichen wieder aus, hängten sie an Kirchportale, Balken und Wände, bis die Esten alle geforderten Gebühren und Gelder bezahlt hatten. 14 Tage sollen die Leichen da gehangen haben. Das ist wiederum ein krasser Fall der Auseinandersetzung um die Begräbnisgebühren. Schließlich gilt es noch auf einen letzten Punkt aufmerksam zu machen, der nur im weiteren Sinne mit den geistlichen Aufgaben der Pfarrer zusammenhängt, mit der Schulfrage. In den meisten Städten musste die kommunale Schulträgerschaft, besser die bei einer Pfarrkirche gelegene Schule unter Ratspatronat, gegen den Willen des Hochklerus, der Domstifter, Kanonikate und Abteien durchgesetzt werden. In diesem Falle erwiesen sich die Pfarrer im Allgemeinen als förderlich für die städtischen Pläne, indem sie dem Konzept der Fahrschule zustimmten, einer Fahrschule, die nicht mehr ausschließlich durch die Geistlichkeit verwaltet und geleitet wurde. Dies traf auf Braunschweig und Reval und auf sehr viele weitere Schulen zu, die immer noch in der alten Arbeit von Meister aus dem 19. Jahrhundert aufgeführt sind. Wenn allerdings die betreffenden Fahrschulen auf alte kirchliche Traditionen zurückblickten und somit die Funktionen der sonstigen Stifter übernommen hatten, dann waren ganz vergleichbare Konflikte unvermeidlich. So können wir zusammenfassend sagen zu dem Verhältnis von Gemeinde und Klerus, dass das mittelalterliche System der Geld- und Naturalabgaben an die zuständigen Pfarrer zu stets latenten und vielfach evidenten Konflikten um die Höhe und den Umfang dieser Bezüge führten, dass man aber im Allgemeinen auf schiedliches Miteinander geachtet hat. Exzesse wie in Stralsund und Reval deuten zwar die Härte des Problems an, dürfen aber doch als Ausnahme betrachtet werden, die überdies nur im Zusammenhang mit der jeweiligen Gesamtsituation der betreffenden Stadt vollverständlich werden. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort der Zusammenfassung, wenn wir noch die Zeit haben. Der spätmittelalterliche Pfarrerstand sah sich einer Fülle von Problemen gegenüber, die er entsprechend den allgemeinen Umständen nicht vollumfänglich zu meistern verstand. Obwohl die Zahl der Pfarrer seit spätestens 1300 nicht mehr vermehrt wurde, stieg die Zahl der Gläubigen im Allgemeinen bis etwa 1400 und 1450 weiter an, sodass die Aufgaben des Pfarrers durch Verwaltung größerer Kirchen, Versorgung zahlreicherer Seelen und Beaufsichtigung einer Schar von Messpriestern vermehrt wurden. Dies führte nicht selten zu einer realen Überforderung der Pfarrherren. Hinzu trat, dass er sich gegen verschiedene Versuche verteidigen musste, seine herkömmlichen Rechte einzugrenzen. Viele Städte gingen dazu über, eigene kommunale Verwaltungsbezirke einzurichten und diese den Pfarrgemeinden gegenüberzustellen. Das Stiftungswesen wurde mehr und mehr kommunalisiert und den einzelnen Pfarrern entzogen, und innerhalb der Kirche erwuchs massive Konkurrenz durch die vier Bettelorden und die Immunitätsbezirke. Ebenso schwerwiegend wog die Tatsache, dass der Pfarrer im Allgemeinen weder seinen Rechten entsprach, noch seinen Pflichten nachkam. Infolge der starken Juridifizierung und Formalisierung des innerkirchlichen Lebens, des Dispensen- und Prozesswesens, nahm die ruhige und reale Ausübung der Seelsorge erheblichen Schaden. Der entscheidende Punkt für die Schwächung des spätmittelalterlichen Pfarrerstandes aber dürfte die Tatsache gewesen sein, dass die Zahl der selbstständigen Pfarreien real stark abnahm, weil diejenigen Pfarreien, die dem Patronat von Stiftern und Abteien unterstanden, nur durch einen unzureichend ausgebildeten und besoldeten Vertreter versehen wurden. Somit zählten nach unseren Schätzungen etwa 2/3 der Pfarrer realita zum Hochklerus und wurden der Gemeindepastoral mehr und mehr entfremdet. Weder dieser Hochklerus noch der Niederklerus aber waren aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Interessenlage fähig, die religiösen und theologischen Aspekte hinreichend zu vertreten. Es fehlte an starken, den Aufgaben gewachsenen, volksverbundenen, eigenständigen Pfarrern, an zuverlässigem Mittelklerus, der sich der Situation entsprechend hätte verhalten können. Es müsste demnach einmal überlegt werden, ob nicht das rasche Übergreifen der Reformation auf viele Städte und viele städtische Gemeinden gerade auch indirekt oder direkt in der massiven Schwächung des spätmittelalterlichen Pfarrerstandes begründet ist. Dankeschön. Ich danke Herrn Hergemöller für sein ausführliches Anwesen. Gehen jetzt in die Diskussion des Referates von Herrn Hergemöller, der zu uns gesprochen hat über die Pfarrei zwischen Seelsorge und Hierarchie, sich zuerst geäußert hat zur Pfarrei selbst, wobei jetzt vielleicht 2 Punkte herauszuheben sind, die Überschneidung oder das Nebeneinander von weltlichen Grenzen und Pfarreigrenzen in der spätmittelalterlichen Stadt und die Reaktion der Pfarrei auf die Bevölkerungsvermehrung des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Er hat sich einem zweiten großen Abschnitt den Pfarrern selbst zugewandt, deren kirchenrechtliche Situation und ihre Verpflichtungen umrissen und hierbei vor allem, und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, sich befasst mit der sozialen Gliederung der Geistlichen und sich dabei in Auseinandersetzungen vor allem auch mit Dietrich Kurze bewegt, dessen Buch über die Pfarrerwahlen hier vorliegt, und ein zweiter Aufsatz in der Festschrift für Herbert Hellwig sich mit den Geistlichen in der sozialen Welt des späteren Mittelalters befasst hat, und dann schließlich in einem dritten Komplex sich mit den Streitigkeiten, mit den Auseinandersetzungen um die Seelsorge und ihre Auswirkungen zugewendet und hier vor allem auch abgestellt auf die Regulierungsversuche der städtischen Obrigkeit, die, soweit sie seelsorgerliche Funktionen betreffen. Ich habe einige Punkte herausgehoben, die mir für die Diskussion wichtig scheinen, was nicht heißen soll, dass nicht auch jedes andere Thema angesprochen werden kann. Ich darf Sie nun um Wortmeldung bitten. Soltanto chiedere alcune chiarimenti su un tema che è estraneo in grossa parte alla relazione del professor Terry Müller, poiché questa è chiaramente incentrata su una specifica realtà urbana. Volevo solo chiedere se nel corso dei suoi sondaggi ha avuto occasione di imbattersi anche con dinamiche extracittadine, ovvero se è possibile costruire modelli analoghi a quelli costruiti da Erge Müller per le città anteatiche del nord della Germania, anche per realtà di Landenfarayen, e in tale caso io mi chiedevo, cioè questa è un'esperienza mia personale, ad esempio sulle problematiche della moltiplicazione o della fondazione di nuove parrocchie, in realtà, ecco, lo ripeto, post-tridentina, cioè non sono mai entrato in periodi tardo medioevali, quindi specifico questa limitazione. Ad esempio, in una realtà che conosco un pochino meglio, come quella della diocesi bolognese, molte volte l'origine di nuove parrocchie o la creazione di nuove chiese sussidiali o cappellanie, diciamo così, anche se il termine non è esattissimo, di sostegno alla parrocchia esistente, avviene più che per motivi di aumento della popolazione, cioè l'aumento della popolazione non è quasi mai origine di nuove parrocchie, non, il motivo principale è dato da difficoltà di accesso dei fedeli alla Chiesa, ovvero ad esempio un fiume divide a metà, o un corso d'acqua divide a metà la parrocchia. Con le piogge in autunno è molto difficile per i fedeli di una parte della parrocchia transitare, andare alla chiesa, quindi nasce una chiesa di lezza. Cioè il caso classico che ho trovato, che trovo io, è dato dalle difficoltà di accesso alla chiesa. Sempre a Bologna, ad esempio, c'è un caso limite anche di problema di confini di due diocesi, ovvero di Ravenna e Bologna, e i parrocchiani di una parrocchia della diocesi di Bologna transitano, cioè seguono i riti e ricevono i sacramenti da una parrocchia invece di altra diocesi, quella di Ravenna, proprio a causa di difficoltà di accesso alla chiesa parrocchiale. Questo dà poi origine ad una controversia giuridica abbastanza accesa tra le due diocesi, ma non è questo il tema. Ecco, cioè, per tornare alla domanda, cioè, se sono avvertibili nella realtà non cittadina fenomeni di questo genere. Un'altra questione che volevo chiedere, sempre appunto extra cittadina, lei, Erge Müller, ha molto bene delineato, mi sembra, la questione dei confini di quartieri cittadini o di istanze amministrative urbane e la relazione che intercorre tra questi e la parrocchia. Io volevo chiederle, nel caso sempre lei abbia potuto vedere queste cose, se ad esempio fuori dalla città, cioè in ambito extracittadino, quale sia la ricopertura normale di una parrocchia sui confini amministrativi, ovvero tra i confini della, cioè se coincidono, se sono la stessa cosa, se appunto tra confini amministrativi civili e confini amministrativi parrocchiali ci sia identità oppure no, se ci sono due parrocchie che insistono su il medesimo, la medesima Gemeinde, Grenze, confini. L'ultima domanda riguarda questo. In Italia, almeno nel nord Italia, c'è questa struttura plebanale. Ecco, io mi chiedevo, un trend abbastanza di lungo periodo è quello di una diffusione del fonte battesimale, sempre in realtà extra cittadine, del fonte battesimale in un numero sempre crescente di chiese. È una tendenza, mi sembra, molto, molto lunga, tanto che anche in pieno Settecento, ecco, a me è capitato di affrontare ripetutamente questo tipo di questione. Ecco, chiedevo se anche in Germania, lei ha accennato appunto le questioni, le discussioni che erano sorte sia a Osnabrück che sulla problematica dei conventi, e qui mi chiedevo se una tendenza di questo genere, cioè un desiderio un tentativo di accedere maggiormente al sacramento del battesimo, cioè di facilitare questo accesso e anche sì, di una maggiore diffusione del fonte battesimale, cioè questa tendenza si avverte anche in realtà tedesca, extra cittadina. Mm-hmm. Nicht direkt. Ja, Sie haben drei Fragen gestellt, die sich weitgehend mit dem Umland befassen. Die erste Frage, wenn ich kurz zusammenfassen darf, betrifft also eigentlich das Erzbistum Bologna weitgehend und die außerstädtischen geistlichen Instanzen, vor allem die Landpfarreien. Und Herr Mazzoni hat also vor allem dargestellt, welche Motive zur Gründung neuer Kirchen führten, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es vor allem die Schwierigkeiten der naturräumlichen Gegebenheiten waren, des Zugangs zur Kirche, ein Fluss, die Regenzeit, Überschwemmungsperioden und dergleichen, und dass man das als hauptsächliche Gründe angesehen hat. Und das betrifft auch in diesem Punkt die Städte, allerdings in der Periode vor 1300. Wenn man Begründungen verfasst hat zur Gründung neuer Kirchen, kommen diese naturräumlichen Gegebenheiten auch vor. Dass man etwa sagt, wegen des Eises und des Winters kann man den Leuten nicht zumuten, auf den Berg zur Kirche zu gehen, oder wegen der Gefahren des Weges kann man nicht in die Stadt, aus der Stadt hinausgehen. Diese Dinge kommen vor, wenn es darum geht, neue Pfarreien zu gründen, also etwa in der Periode bis 12 oder 1300. Für die Landpfarreien kommen die Begründungen dann auch wieder nach Trient vor, nach dem Tridentinum, vorher aber nicht. Auch die Landpfarreien stehen im Grunde fest, die sind auch unverrückbar und alte Grenzen. Aber die Begründungen sind identisch, nur in den Städten kommt es vorher vor und eben dann nicht mehr, im Spätmittelalter nicht mehr. Vielleicht noch ein anderes, es kommt die gleiche Begründung, die Sie genannt haben, gibt es bei der Errichtung der Schulen. Die Stadt geht also nicht dahin und sagt, sie möchte kommunale Schulen haben, weil sie die kommunale Schulhoheit haben möchte und den geistlichen Einfluss zurückdrängen, sondern sie argumentiert mit den gleichen Gründen, propter nimiam, distantiam und Transitionen, superflumen und so weiter. Dann kommen eben auch diese örtlichen und regionalen und topografischen Begründungen. Die werden auch von Rom weitgehend gebilligt, und es gibt dann die städtischen Schulprivilegien. Es wird nicht nachgebohrt, welche Motive dahinter stehen. Das zweite betraf dann die Einteilung der Pfarren auch wieder hauptsächlich im Umland und die Funktion der Pfarren auch als Verwaltungsbezirke. Und Das ist ein Punkt, der relativ kompliziert ist. Bei den deutschen Städten und auch gerade bei den Reichsstädten muss man zunächst sehen, dass der Einfluss auch der Stadtpfarreien zunächst noch ins unmittelbare Umland hineinreichte. Die städtischen Viertel erstreckten sich oft noch also bis ins Umland hinaus und hatten dort auch noch ihre Funktionen, auch große Ländereien. Und auf dem Lande spielten natürlich noch andere Verwaltungskriterien eine Rolle, die des niederen Adels, der Gerichtsbezirke, der Gografen, der landständischen Gerichte und dergleichen. Das waren Bezirke, die nicht identisch waren mit den Pfarreien. Trotzdem konnte es wieder sein, dass die Pfarrei auch Funktionen wieder hatte, bei der Abgabe von Naturalien und Steuern und dergleichen. Das ist genauso kompliziert wie in den Städten. Da sind auch wieder verschiedene Instanzen, die sich vermischen. Der dritte Punkt drehte sich um das Taufrecht und hauptsächlich um, wenn ich recht verstanden habe, die Vergrößerung der Taufen, also die Vermehrung der Zahl der Taufen. Oder habe ich das? Taufstellen. Immer mehr Kirchen, die keine Pfarrkirchen sind, das da auch. Ja. Das ist hier seltener. Das kommt vor, dass Dispensen erteilt werden. Aber gerade bei der Taufe ist man sehr vorsichtig mit Dispensen, gerade weil das eine relativ sichere Einnahmequelle der Pfarreien war. Also normalerweise verbietet man Klöstern sogar Taufbecken überhaupt zu unterhalten und in den Kirchen aufzustellen. Da ist man sehr vorsichtig mit der Ausdehnung der Dispensen, weil das gerade das zentrale Interesse der Pfarren war, die Täuflinge zumindest an sich zu binden und die Seelen bei sich zu haben in der Kirche. Das ist selten. Es gibt wohl andere Dinge, die verlagert werden. In Lüneburg ist das ja typisch, bei St. Gertrud vor dem Roten Tor, da entstehen hoch angesehene Bruderschaften, da wird gepredigt, da werden die Ernten gesegnet, alles wird gemacht, aber getauft wird nicht, beerdigt wird sogar, aber die Taufe kommt nicht vor. Aber das kann sein, dass das in anderen Regionen wieder anders ist. In Oberdeutschland sind die Verhältnisse auch schon wieder anders. Ich kann tatsächlich jetzt nur für den Bereich sprechen. Da kann es durchaus sein, dass dort wieder die Verhältnisse mit Italien vergleichbar sind. Das ist ja heute auch noch vielfach, dass sich Annäherungen im kulturellen Bereich da stärker ausprägen als im Norden. Aber da müsste ich jetzt einfach jemanden fragen, der sich da besser auskennt. Jedenfalls in meinem Bereich würde ich sagen, nein, ist das nicht vergleichbar. Für die Taufe kann man das bestätigen, glaube ich, auch für Süddeutschland. Bei der Taufe bleibt man bei den Pfarren, bei dem Begräbnisrecht der Pfarrer, das wird durch Dispensen durchbrochen, das geht auch an die Bettelorden und an andere Klöster, genau wie bei Predigt. Aber Taufe und auch der jährliche Weichzwang, so oft man auch, so viel auch die Bettelordenbeichte hören dürfen, aber die einmalige Beichte beim zuständigen Pfarrer, die bleibt im Pfarrzwang mit enthalten. Herr Schimmelpfennig hatte sich als nächstes gemeldet. Ja, ich wollte Sie jetzt etwas noch fragen zur Praxis. Sie haben zwar Andeutungen gemacht, aber ich kann mir das noch nicht so ganz genau vorstellen und vielleicht können Sie da noch etwas nachliefern. Zum Beispiel über das Messelesen in Ihren Pfarrkirchen. Ist auch in den neu und erweiterten Pfarrkirchen, also lassen wir Klöster und dergleichen beiseite, sondern reine Pfarrkirchen, Lettner neu errichtet worden, erhöht worden und so weiter, sodass also auch in solchen Kirchen, wo ja kein Kanonikerkolleg oder so abgetrennt werden muss, eine räumliche Trennung zwischen dem Zelebranten und dem Kirchenvolk vorhanden war? Oder steigt dann, wenn ein Lettner da war, die Bedeutung des Vikars oder Kaplans für den Heiligkreuzaltar, der vor dem Lettner steht? Wäre Frage 1. Frage 2 gehört noch mit dazu, weil Sie das auch nur kurz angesprochen haben. Wer predigt denn nun eigentlich? Predigt also normalerweise dann der Pfarrer? Oder werden dann gerade in unserer Periode, also ab 1450, auch an Pfarrkirchenprädikaturen eingerichtet, weil man mit dem bisherigen System nicht zufrieden war und den Einfluss der Bettelorden bei der Predigt zurückstufen will. Das wären also zwei Punkte in dieser Hinsicht. Dann eine andere Frage wäre, wenn ich das mit Süddeutschland vergleiche, in Ulm zum Beispiel ist natürlich der Stadtrat Pfleger und Kontrolleur des großen Spitals. Als man Ende des 14. Jahrhunderts daran geht, das berühmte Ulmer Münster zu bauen, verbietet der Rat den Bürgern, noch weiterhin Spenden für das Spital zu entrichten, sondern alles soll jetzt der Fabrika der neuen Kirche, erst des Kirchbaus, dann vor allem des Hohen Turmes, zugute kommt, der ja bekanntlich im Mittelalter nicht fertig wurde. Das heißt also, der Rat lenkt hier auch die Spendefreudigkeit, aber alles innerhalb des kirchlichen Gebietes, nicht so wie Sie es angedeutet haben, die Seelgeräte, die man also generell etwas einschränken will, sondern er verlagert es nur, aber das macht nicht der Pfarrer, das macht nicht der zuständige Bischof, sondern der Stadtrat. Das wäre Frage 3. Frage 4, wieder aus Neuheimat aufgesprungen, ob es auch einen ähnlichen Fall vielleicht gibt, weil mir das symptomatisch erscheint für den Vorabend der Reformation, eine strengere, wieder, sagen wir mal, Mentalitätstrennung zwischen Laien und Klerus. Beispiel Klosterkirche St. Ulrich, die zugleich Pfarrkirche ist, liegen im Fußboden Gräber älterer Bischöfe, Victor, Sympath und so. Und die werden nun um 1490 in die Sakristei transferiert mit der Begründung, die Bischöfe liegen gerade da, wo oberhalb des Bodens die Frauen sitzen. Und darüber sind Gott und die Heiligen indigniert, weil das weibliche Element den Toten zu nahe kommt. Und das finde ich sehr schön, weil hier nochmal, und das ist ein Zeichen der Melcher Reform, das heißt, man will wieder besserer Christ sein und demzufolge Trennung von weiblich und männlich noch wieder stärker betonen. Und ob solche, was ja auch für die innere Einstellung und für die Abkapselung gar nicht unwichtig ist, einfach mal eine Informationsfrage, gibt es solche schönen Dinge auch im kühlen Norden oder ist das dann nicht so? Ja, das ist jetzt eine ganze Menge. Ich darf das erste vielleicht mal ausklammern und zurücksetzen. Ich fange mal mit der Predigt an. Das war schon so, wie Sie das sagten, dass die ordentliche Predigt natürlich abnahm. Das lag auch daran, dass eben, wie gesagt, die etwa zwei Drittel der Pfarreien ja gar nicht ordentlich besetzt waren, sondern nur durch einen Vertreter, der des Predigens eben nicht so kundig sein sollte, war, wie es sein sollte. Das führt dann zu der Stiftung bürgerlicher Prädikantenstellen, also der Predigtstellen. Die gehen meistens vom gehobenen Bürgertum aus und die entstehen also in der Mitte des 15. Jahrhunderts und später und gelegentlich auch früher. Die gibt es schon. Nur habe ich den Eindruck, es ist im Norden nicht so ausgeprägt wie im Süden. Ich glaube, Sie hatten das erzählt mit den eigenen Predigerhäuschen oder Kirchen. Das habe ich in meinen Kirchen eigentlich nicht nachgewiesen, sondern einfache Verbänden und Stiftungen. In den Universitätsstädten war es so, dass dann die Predigt natürlich durch die Professoren mit versehen werden konnte. In Rostock etwa, Ende des 15. Jahrhunderts kommt das vor, aber auch nicht regelmäßig. Ich darf vielleicht hier kurz unterbrechen, sagen, das ist ein typisches Beispiel des ausgehenden 15. Jahrhunderts, die Errichtung auch von Dompredigern. Die Intensivierung der Predigt in den Bischofsstädten durch die eigene Stellung eines Dompredigers, von denen Geiler von Kaisersberg nur das populärste und bekannteste Beispiel ist. Ja, der nächste Punkt, der bei Ihnen beim Ulmer Münster begann, ist ganz kompliziert. Deshalb habe ich ihn hier herausgelassen. Der betrifft nämlich das gesamte Spendenwesen und eine sehr wichtige Entscheidung, die Plymouth die Entstehung der selbstständigen Hauptgeldstiftung nennt. Das besagt Folgendes, dass es dem Rat gelang, das gesamte Stiftungsgeld aus den Händen der Kirche, die es an sich treuhänderisch verwaltet hatte, selbst hinauszunehmen und unter die eigene Verfügungshoheit zu bekommen, sodass es eine Stiftung war, die nicht mehr zweckgebunden war, sondern die selbstständig in den Händen des Stadtrates lag und der konnte über sie frei verfügen. Das geschieht etwa um 1300 parallel zum Vordringen des bürgerlichen Spitals. Und beide Bewegungen sind ganz wichtig zur Stärkung des Stadtrates und überhaupt der Kommune. Dadurch hatte man der ganzen Kirche die Spendengelder weggenommen im Großen und Ganzen. Natürlich wurden noch einzelne Altäre ausgestattet, eben auch mit Spenden versehen. Sogar ein Heiligenbild konnte ja eine juristische Person sein, in dem es eigene Spenden hatte und eigene Fundationsurkunden. Aber die große Masse wurde an den Rat gezogen und der verteilte natürlich nach Gutdünken. Und wenn er nun ein Münster bauen wollte, wie in Ulm oder wie in Straßburg, dann ist es selbstverständlich, dass er das Geld in diese Kanäle lenkte. Und so ist es hier auch, nur dass es im Allgemeinen so ist, dass die großen Münsterbauten in dieser Zeit eben nicht vom Rat durchgeführt werden. Das heißt, dass hier der Hochklerus dann noch... Münster in Ulm ist ja nicht die Bischofskirche, sondern das ist die Stadtpfarrkirche. Ja, ja. Das darf man mit Kölner Dom, mit Straßburger Dom und so weiter nicht vergleichen. Nein, das ist mir schon klar, dass das kein Bistum war Ulm, das weiß ich schon. Und da kommt halt der Hochklerus in dieser Hinsicht ja nicht ins Spiel, sondern höchstens ihr Mittelklerus. Ja, also das ist richtig. Also das habe ich ja auch unter dem einen Punkt genannt, dass eben große Neubauten errichtet werden, auch wesentlich vom Stadtrat mit initiiert, dass er dann auch die entsprechenden Gelder lenkt. Aber das ist nicht immer der Fall. Das kann auch geteilt sein, dass andere Gelder dazu kommen. Zum letzten Punkt, da würde ich lieber allgemein antworten, mit Klerus und Laien. Ich glaube, man kann allgemein feststellen, so auch um 1400, dass so etwas auftritt wie eine Verstärkung der Normen und der Kontrollen, auch im gesamten gesellschaftlichen Bereich. Ich habe in einem Aufsatz mal von der Platzzuweisung gesprochen, von der Verfestigung der Positionen. Die Gruppen und die Schichten schließen sich enger zusammen. Und dazu passt, dass man auch im normativen und regulativen Bereich wieder strenger wurde. Das äußert sich dann auch in etwa den verstärkten Katechismen, die gedruckt werden und in Anweisungen zum frommen Leben oder in solchen Maßnahmen oder auch in dem, was Sie eben sagten, in den Maßnahmen gegen sexuelle Delikte, Homosexualität und so weiter. Mir scheint, dass das gerade in dieser Zeit auch wieder eine stärkere Rolle spielt. Nicht, dass es stärker auftritt, sondern dass es einfach stärker ins Bewusstsein tritt. Und ich glaube, da sind schon sehr verschärfte Maßnahmen, die dann auch irgendwo einmünden, irgendwo, Sie wissen schon wo, also in die Inquisition am Ende des 15. Jahrhunderts und in die Hexenverfolgung. Ich glaube, die Entwicklung nimmt hier irgendwo ihren Anfang, auch im 14. Jahrhundert schon, mit den beginnenden Verfolgungen durch Karl den IV. Und so weiter. Da ging es mehr um dieses Mentalitätsbewusstsein, dass das stärkt, das andere ist ja klar, weil das möglicherweise die Stimmung für das eine oder das andere, für Reformation oder für Bleiben beim Alten, vielleicht viel wichtiger bringt als Normen, mit denen man mehr oder weniger leben kann, weil man sie umgeht. Aber das andere prägt ja die eigene Einstellung. Ja, ja. Da bin ich mir unsicher, das kann ich nicht so beantworten, ob wirklich die Mentalität sich umgeschlagen hat. Ich kenne da entsprechende nicht, die sind mir nicht bekannt. Weil ich noch zum Lettner was sagen musste. Da bin ich aber überfragt. Das ist mehr eine Frage dann an die Kunsthistoriker. Von meinem Wissen würde ich sagen, es gab welche und es gab auch Kirchen ohne. Aber das kann ich nicht so sagen. Dass der Hauptaltar der wichtigste war und dass da auch bürgerliche Stiftungen waren, das ist natürlich belegt und sehr häufig. Aber ob jetzt der Lettner noch die Regel war in Pfarrkirchen oder nicht, das weiß ich nicht. Da brauchte man einen Kunsthistoriker. Ich glaube schon, dass er häufig da war, aber er musste wohl nicht. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht so genau. Der nächste auf meiner Liste ist Herr Dormeier. Ich darf nochmal zurückkommen auf das, was Manzone angemerkt hat, nämlich zu Ihrem ersten Teil über die Fahrgrenzen. Herr Gemüller, Sie haben im ersten Teil thesenartig dahingehend zusammengefasst, dass in einem Großteil der Hansestädte die traditionellen Fahrgrenzen, ich glaube, Sie haben es so ausgedrückt, rational überdeckt worden sind und dass damit eine funktionale Schwächung der Pfarreien und der Pfarrer einhergegangen sei. So ganz, obwohl Sie das vorher so etwas erläutert haben, ist mir das noch nicht klar geworden. Zwei Fragen kommen in dem Zusammenhang. Erstens, worin diese funktionale Schwächung denn wirklich, um es vielleicht nochmal zu wiederholen, konkret bestand? Zweitens, ist das die einzige Möglichkeit, die einzige Entwicklungsmöglichkeit, die man sich vorstellen kann? Kann man sich nicht auch genauso gut vorstellen, dass durch eine, wie Sie selbst gesagt haben, rationale Neueinteilung, eine größere Effizienz der Fahrorganisation zustande kommt? Und gibt es vielleicht auch für diesen entgegengesetzten Fall eventuell auch das ein oder andere Beispiel, das zu Ihrer Hauptthese vielleicht nicht so ganz passen würde? Ja. Ich habe es ja eingeschränkt auf etwa ein Drittel der Städte, die ich belegen kann. Die funktionale Schwächung bestand darin, dass man der Pfarrei einfach Aufgaben wegnahm, die sie vorher hatte. Also Steuerlisten führen, die Wehrhoheit oder die Verteidigung organisieren. Also lauter kommunale Aufgaben, die dem Pfarrer eine sehr wichtige Position einräumten. Und die wurde auf diese Weise zurückgedrängt. Dadurch, dass man dann also die Wehrzwehrer in Osnabrück, also die Wehrherren einsetzte oder die Quartiermeister, also andere kommunale Leute, die dafür zuständig waren. Die waren natürlich vorher teilweise auch schon da, aber der Pfarrer hatte an sich dann immer noch eine Oberhoheit über diese Maßnahmen. Und wie gesagt, ich meine also, es gibt tatsächlich auch das Gegenbeispiel, dass die wie in Köln etwa, dass die Funktion der Pfarrei nicht nur bleibt, sondern sich durchaus verstärkt. Trotz Weberaufstand, trotz Verbundbrief und Transfixbrief ist die Pfarrei immer noch in einer guten Position. Sie hat nicht mehr alle Bedeutungen, aber sie hat die Hoheit über die Schreinsbezirke und die Führung der Schreinsbücher und so etwas. Mit der Effizienz, wie meinen Sie jetzt, dass man in Zusammenarbeit mit den Pfarreien die Pfarren stärker organisiert? Ja, also das ist durchaus nicht ein automatisch, so wie es bei Ihnen klar ist, zu einer Schwächung der Struktur führen muss, sondern dass man durchaus, wenn man also rational einteilt, vielleicht sogar eine größere Effizienz innerhalb der Stadtpfarreien, innerhalb des Pfarrlebens, mal abgesehen von der Ausgliederung solcher Aufgabenbereiche, erzielen könnte. Ja, vielleicht. Dass man also die Seelsorge auf diese Weise, theoretisch wäre das denkbar gewesen, wenn nicht diese anderen Erscheinungen alle wieder aufgetreten wären. Aber theoretisch hätte es dazu führen können, dass die Pfarreien der Seelsorge eben verstärkte Aufmerksamkeit schenken würden oder geschenkt hätten. Das wäre denkbar, aber ich glaube, das ist mir eine theoretische Überlegung. In der Praxis sieht es so aus, dass die anderen Maßnahmen tatsächlich dann doch überwogen. Aber Sie haben recht, es konnte eine gewisse Entlastung auch bedeuten von Temporalien und insofern eine Hinwendung zum Religiösen. Aber das halte ich mir für eine theoretische Überlegung. Zumindest war es eigentlich auch mal als Vorbehalt gegen eine ziemlich griffig und schlüssig klingende These gedacht. Ja, Sie müssen ja auch sehen, ich habe hier also gerade im ersten Teil auch ein bisschen sehr ausführlich und vielleicht für manche ermüdend Dinge vorgetragen, die aber in dieser Form noch nicht bekannt sind. Über andere Dinge, Patronat und so, ist schon sehr viel gesagt worden. Das sind Dinge, die ich teilweise ja noch aus den Archivalien herausgeholt habe, die also nicht so ganz bekannt sind. Daher habe ich die also hier vorgetragen und ein bisschen systematisiert. Aber ich konnte natürlich jetzt nicht alle Feinheiten reinbringen. Das wäre wieder eine Arbeit für sich. Das müsste ich dann an anderer Stelle mal machen. Ich habe sowieso auch bei den anderen Dingen, das wissen Sie, stark systematisiert. Aber ich kann also nicht das ganze Spektrum bringen. Man muss einfach ein bisschen simplifizieren. Ja, Herr Edelmeier. Ja, ich habe auch eine Frage zur Fahrgründung bzw. Fahrgeteilung, die vielleicht nicht ganz exakt zu dem passt, was Sie angesprochen haben. Mir fällt da ein Beispiel aus dem äußersten Südosten des Reichs ein, aus Krain, Kranje, und zwar hier speziell die Kočevje. Das ist im heutigen Slowenien. Hier begannen im 14. Jahrhundert die Grafen von Ortenburg, das ist ein kärntnerisch-krainisches Adelsgeschlecht, das auch ein Zweig dieser Familie ist dann auch in Bayern zu Macht und Ansehen gekommen und ich weiß nicht, er hat dann noch bis weit in die Neuzeit hinein sich hier fortgepflanzt. Besteht noch. Und besteht noch, das wusste ich nicht, besteht noch, dass also diese Kärntner kreinerischen Orchenburger mit im 14. Jahrhundert mit dem Ausbau dieses Gebietes, das eben Kočevje genannt wurde, begannen. Sie haben dann noch im 14. Jahrhundert eine städtische Siedlung gegründet, eben die Stadt Kočevje, die eben dann auch das Stadtrecht bekam. Und es wurden in diesem Gebiet, es hat eine Ausdehnung von ca. 30 mal 30 Kilometer, sehr bald 7 Kirchen gegründet, die aber dem Pfarrherrn von Kočevje unterstanden. Und im 15. Jahrhundert wurden all diese Kirchen zu selbstständigen Pfarren erhoben. Und jetzt habe ich eben die Frage, ob es hier in Norddeutschland ähnliche Fälle gibt, dass eben in Gebieten, die relativ spät besiedelt und ausgebaut wurden, solche Beispiele etwa zu finden sind. Ja, in östlichen Gebieten, in den Kolonisierungsgebieten in Litauen, ich habe ja auf die Verhältnisse da kurz hingewiesen, da ist das schon möglich, da gibt es das schon. Aber wirklich im Zentrum habe ich es nirgendwo kennengelernt. Ich will es nicht ausschließen, weil ich alle regionalen Sonderverhältnisse nicht kenne, aber wie gesagt, begegnet ist es mir nicht. Es ist an den Randgebieten durchaus denkbar und Sie sind ja auch da mit Ihrem Beispiel irgendwo an der Grenze. Und da kann ich mir das schon vorstellen, wenn man neue Gebiete erschließt und versucht zu missionieren, und das hat man da oben im Baltikum auch noch gemacht, die Esten waren alle noch sehr heidnisch, die aßen noch Pferdefleisch und saßen unter ihren Eichen. Die Kočevje ist ja deutsch. Die Kočevje ist ja eine deutsche Sprache. Die Kočevje ist nicht so. Also das ist kein Missionsgebiet. Es kommt hier nur zu einem Umorganisieren im 15. Jahrhundert. Ja, ja. Nicht? Das sind Dinge, vielleicht darf ich das an dieser Stelle dazwischen schieben, wo Sie sagen, es gibt keine neuen Pfarrerrichtungen mehr im 15. Jahrhundert. In Süddeutschland sieht das ja zum Teil anders aus, vor allem bei den Abpfarrungen von Stadtpfarreien, wo die eigentlich alte Pfarrei außerhalb der Stadt liegt, also etwa bei Nürnberg gibt es solche Verhältnisse. Ich weiß, ich habe da nur nicht im Kopf, wann die Abpfarrung von Tenloe ist, es glaube ich da draußen, für die Lorenzer Kirche, die liegt glaube ich vor unserer Zeit, aber ein anderes Beispiel, Schwäbisch Hall, hier im Württembergischen gelegen, da liegt die Pfarrei für die reiche Reichsstadt Hall mit ihren ganzen Salzproduktionen, und das liegt die auf einem Dorf 5 Kilometer vor der Stadt, und erst um die Wende zum 16. Jahrhundert wird diese Pfarrzugehörigkeit aufgehoben und die Stadt zu einer eigenen Pfarre errichtet. Das scheinen mir eben spezifische Verhältnisse zu sein, die für Süddeutschland charakteristisch sind, wo eben aus den Verhältnissen der Stauferzeit die Städte anders entstehen als die planmäßig entstandenen Städte des Nordens und Nordostens. Das wäre ein struktureller Unterschied zwischen den beiden Teilen. Nein, ja, das würde ich sagen, in beiden Teilen Deutschlands, aber dem Süden und dem Norden. Doch, das würde ich auch so sehen. Wir hatten auch vorher schon darüber gesprochen und das ist durchaus so. Ich kann es nur, also dieses Phänomen im Norden nicht nachweisen. Das sind tatsächlich Unterschiede, die auch mit den Schwäbischen, das sind die roten Flecken da immer mit den Schwäbischen und Süddeutschen Reichsstädten ja, zusammenhängen. Bei Ulm liegen ja die Verhältnisse auch ganz ähnlich. Ja, ja. Herr Professor Van Lusch. Ja, meine Frage richtet sich eigentlich nicht an Herrn Hergewöller, sondern richtet sich an die italienischen Kollegen und ich bitte da um die Erlaubnis, das Italienisch zu fragen. Kollege Hergewöller ha dimostrato che come in certi casi, lui ha parlato credo, di un terzo o magari due terzi, avvengono delle nuove delimitazioni di quartieri dentro alle città che non si riferiscono alle delimitazioni delle parrocchie, ai confini delle parrocchie, ma che sono razionali, eccetera, e queste nuove divisioni in quartieri abbiano poi tolto, anche indebolito, le funzioni delle parrocchie dal punto di vista delle tasse, di difesa e di altre cose. Però ogni tanto, credo in molti casi, questi nuovi quartieri mantengono, non in tutti i casi, ma in alcuni, molti casi, quasi nella maggioranza, mantengono nomi dalle chiese, cioè quartiere di Santa Maria in Campidoglio, quartiere, eccetera. Però in altri casi è un quartiere solamente denominazione geografica. Ora vorrei sapere come se esiste questo stesso fenomeno anche in Italia. Mi vengono in mente per esempio quello che esiste ancora a Venezia, per esempio, esiste ancora questo vecchie parrocchie che ancora adesso perfino nell'indirizzo postale San Marco numero 3400 eccetera c'è per esempio il caso di Firenze. A Firenze ci sono questi popoli, c'è per esempio Popolo Santa Felicità intorno al Palazzo Pitti, e questo popolo vuol dire è una delimitazione fatta dal principe o dalla città per ragioni diciamo razionali, tasse eccetera, che mantiene però il nome di una chiesa di Santa Felicità, o è la vecchia parrocchia, cioè la vecchia parrocchia mantiene anche le sue funzioni amministrative. E il terzo caso che mi viene in mente che sarebbe Torino, che la nuova Torino della seconda metà del Cinquecento, che è tutta razionale e in ogni blocco, io confesso la mia completa ignoranza in queste cose, ma so soltanto che è molto impressionante che ogni quadrato di questa città, di questa pianta della città del Cinquecento, ha una chiesa in centro, cioè una chiesa che non è separata, ma che sta proprio nello stesso livello delle case, sempre allo stesso punto, e lì mi sembra proprio quasi un caso come quello che avviene poi in Austria, per esempio, poi sotto Maria Teresa e Giuseppe II, che si creano le nuove parrocchie con la idea, e qui siamo di nuovo alle questioni geografiche, che ogni persona deve avere non più di un'ora a piedi per arrivare alla propria parrocchia. Questo è un principio di massima, specialmente nelle Alpi, dove c'era questa difficoltà, creiamo delle parrocchie, delle chiese, così che ogni abitante della vallata non abbia più che un'ora a piedi per arrivare alla chiesa. Allora mi interesserebbe se esistono dei paralleli, specialmente nel caso, per esempio, a Firenze. Io confesso la mia assoluta ignoranza, come qui si riferisce quartieri e parrocchia, come la relazione. Credo che non ci sia un rapporto preciso. C'è populus, se non mi sbaglio è la parrocchia, però non vale come circoscrizione amministrativa, credo già basso medioevo sicuramente. La circoscrizione amministrativa è il Gonfalone, che è prettamente politico dal punto di vista fiscale, per esempio, vale il Gonfalone, non la parrocchia. E non c'è corrispondenza topografica fra parrocchia e Gonfalone. Ah, come in alcuni casi anche. Ma però il Gonfalone prende delle funzioni che aveva prima la parrocchia, forse. Per esempio? No, tasse, eccetera. Ecco, io indietro non so se queste funzioni, nel basso medioevo c'è una distinzione precisa. Quanto al fatto che siano rimasti comunque già nel catastro del 427 funzioni di Gonfalone, certo, sì. Siamo già. Sì. La parrocchia è completamente immaginata. Il problema è abbastanza diverso, io ho l'impressione, perché bisognerebbe farlo caso per caso, delle realtà sono molto diverse. Per esempio a Perugia la divisione in porte è una divisione amministrativa che non comprende funzioni di tipo religioso e istituzionale, però con il tempo, vale a dire inoltrandosi verso la fine del Medioevo, assume delle funzioni religiose di tipo rituale, sia relative ai riti collettivi della religione, processioni, confraternite, esattamente, ossia, però non riguarda l'istituzione territoriale della Chiesa. Questa era la prima osservazione che volevo fare. La seconda osservazione rimonta più indietro nel tempo, vale a dire il processo di formazione di nuovi quartieri, sia di inurbamento, di passaggio dalla campagna alla città, almeno nell'Italia centro-settentrionale, è molto precoce. Se io presento alcune cose del caso di Pisa, dove per esempio al di fuori delle mura, fra XII e XIII secolo, tutta una serie di chiese, che erano poi cappelli officiate di monasteri, con l'inurbarsi della popolazione del contado, progressivamente si trasformano in chiese battesimali e poi in parrocchie. Ma questo è già un processo che riguarda XII e XIII secolo. All'interno delle mura cittadine, ma io qua non ho esempi precisi da fare, si pone almeno a ridosso della cerchia lo stesso problema quando nelle aree lasciate libere dall'urbanizzazione si insedia la popolazione del contado che non fa parte del nucleo cittadino originario e allora lì crescono nuovi insediamenti religiosi, ma almeno nell'Italia centrale e anche in quella settentrionale qui tendono a insediarsi le chiese dei mendicanti, proprio in queste zone di nuova urbanizzazione. Quindi ecco, mi pare che il processo sia abbastanza diverso e in alcuni casi dell'Italia precoce nel tempo rispetto a quanto si diceva. Sì, ma cioè non c'è corrispondenza però con le circoscrizioni amministrative. No, non c'è corrispondenza. No, per finire solo una cosa che volevo fare. Il fatto che notava il professor Vandruska che i quartieri civili conservano il nome del santo, però per esempio a Firenze conservano il nome di un santo titolare di una chiesa che non è parrocchiale, per esempio Santo Spirito non è una parrocchia, oppure prima quando era diviso in sestieri, San Pancrazio non era una parrocchia. Ich ja, vielleicht von einem Ort, der hier noch nie vorgekommen ist, aber vielleicht auch so als Zentrum der Christenheit angeblich ist, nicht ganz unwichtig ist, also bei Rom. Da kommt man der Frage vielleicht etwas näher. In augusteischer Zeit gab es 14 Regionen. Dann, in der byzantinischen Zeit, wurden daraus 7 Regionen, die den 7 Diakonen des Bischofs unterstanden. Und im 10. Jahrhundert beginnt dann wieder eine Art Rezeption des antiken Prinzips. Man hat wieder 14 Regionen wie unter Augustus, wobei nur 13 und 14 unsicher noch sind und auch eine regionale Festlegung noch nicht ganz da ist. Die ist dann aber im 12. Jahrhundert vorhanden. Jede Region hat ein Capo, Capo Rioni, Führer der Miliz, wahrscheinlich beim römischen Senat im 12. Jahrhundert, wird nach Regionen gewählt. Es gibt dann nämlich 56 Senatoren und die müssen auch, wenn der Papst als neuer Stadtherr dann einzieht, die Region vertreten, das heißt, die ziehen dann im Zuge mit, sodass also hier, und die zählen nur römisch, Regio Prima, Regio Seconda und so weiter, ohne Kirche oder ohne eine andere lokale Fixierung, ein rein rationales Prinzip nach dem Vorbild der römischen Kaiserzeit. Und das geht bis heute hin. Nicht? Es gibt immer wieder neue Rioni in Rom, das sieht man auch an den neuen Regionalführern, die jetzt mit Namen oft versehen sind, früher aber nur die römische Ordnungszahl hatten. Und im 16. Jahrhundert wird dann Borgo von St. Peter und Trastevere als 13. und 14. Region und ganz ordnungsgemäß der Stadt integriert. Das wäre das weltliche Prinzip. Und als Witz des Ganzen ist halt, dass sie bis zur Reformation keine Pfarreigrenzen in Rom festlegen können. Es steht dann manchmal da, der ist da getauft worden oder so. Aber sie können nicht im Gegensatz zu Köln und zu vielen anderen Städten und ich glaube auch praktisch bei allen Hansestädten keinen Stadtplan von Rom aufzeichnen, wo sie die Pfarreigrenzen ziehen. Das halte ich, sie sind da anderer Meinung. Also mir erscheint das bei einigen vielleicht in Periode relativ leicht, in anderen Gebieten halte ich es für sehr schwer. Es ist jedenfalls so, dass im Hoch- und weitgehend Spätmittelalter diese kirchliche Organisation scheint zumindest aus den Quellen nicht so erkennbar wird wie die weltliche. Frau Schuchert, Sie waren. Aber das nur so als Beispiel vielleicht. Ja, das Gegenmodell im Grunde. Ein paar Bemerkungen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Schuchert, finde ich. In mittelalterlichen Urkunden, wenn beispielsweise die Lage eines Hauses angegeben wird, wird oft Regione, Comprada oder auch Pfarrei angegeben. Meistens der Regionen, manchmal auch eines von den beiden. Da sieht man eben deutlich, dass es auch in Rom auch in Rom Pfarrei. Ja, bloß wo die genau, man weiß die Kirche, verstehen Sie, aber man kann nur aus solchen Ab- und Zu-Angaben sagen, aha, das gehörte mal zu der Pfarrei. Aber das sind ganz lückenhafte Angaben. Un altro esempio, Milano, che peraltro non conosco benissimo, a me pare che ci sia una, capita come mi pare a Perugia e a Firenze, cioè ci sono delle parrocchie, ci sono delle circoscrizioni amministrative che non coincidono necessariamente, però nel caso di Milano le porte tendono ad essere una somma di parrocchie, cioè non c'è proprio una contrapposizione tra strutture amministrative e parrocchie o vicinie, ma la porta, c'erano le porte della città, che erano, sono raggruppamenti di parrocchie, insomma. C'è anche da dire che a Milano questa come dire, organizzazione civile di quartieri non si sente molto, almeno nel 400 e nel 500, non so se questo è da mettere in relazione con quell'indubbio indebolimento di in forme di organizzazione cittadina che gli Sforza e prima ancora i Visconti avevano provocato, cioè la vita autonoma della città tende a spegnersi sotto l'egemonia di un principe che abita nella stessa città. Quel poco di forma di organizzazione civile che resta delegata tuttavia a raggruppamenti di cittadini e si appoggia spesso però alla parrocchia, per esempio gli anziani della parrocchia, non so se ci sono ancora nel 400, nel 500, certe volte si riuniscono, non con compiti fiscali ma con compiti semmai così, di organizzazione, di delega per certe assemblee più ampie. Quindi è una situazione, è un problema interessante, direi è una situazione che dipende molto dalla forza che si vuol dare a questi organismi civili nella città, che poi non ci sia una corrispondenza diretta fra porte e somma di parrocchie è anche vero, del resto la rete delle parrocchie è estremamente disordinata, insomma a Milano certamente ci sono le singole case che non si sanno che se sono di una parrocchia o di un'altra parrocchia. E poi un'altra cosa che spezza l'organizzazione medievale della città sono le mura, la costruzione delle mura spagnole intorno alla metà del Cinquecento. Le mura spagnole, senza nessun ritegno, tagliano a metà tutta una serie di parrocchie, per cui c'è una parte dentro le mura e una parte fuori le mura. E questo ancora nel Settecento, tanto è vero che i preti si lamentano nel XVIII secolo che quando per esempio di notte devono portare l'estremunzione a qualcuno fuori delle mura e le porte sono chiuse, devono scavalcare le mura e questo diventa molto faticoso. Ma siamo già nel clima che poi porterà appunto ad essere il professor Vandus Causamelli. Della ristrutturazione giuseppina delle parrocchie milanesi, insomma, è questa spinta che ormai matura nel XVIII secolo. Scusa che tu dici, quando ancora non c'è l'esercito mercenario, l'esercito viene organizzato in ambito cittadino coi popoli, sono chiamati per parrocchia? Per porte, direi, però non so. Del resto i Visconti sono a Milano già verso la metà del XIII secolo, non si hanno molte notizie, almeno io poi non sono. Le Firenze sono chiamate per Gonfalone, infatti c'è la magistratura dei Gonfalonieri, che sono quelli che sotto il pennone del Gonfalone raccolgono. Sì, le compagnie delle armi bolognesi sono per quartiere, non per... L'impressione generale, io non sono medievista, ecco, che quelle città italiane... La circoscrizione civile, diciamo così, sia sganciata in modo differente dalle parrocchie, insomma, quasi dappertutto. Ecco. C'è il caso di Venezia, però io proprio non me ne intendo per niente, ma a Venezia, per esempio, la parrocchia mantiene ancora il diritto di elezione del parroco di Vela. Ed è un caso in cui appunto è più intrecciato ancora la funzione civile in senso, ma è solo orecchio soltanto, credo che a Venezia ci sia più intreccio ancora, ma si tratta di una tradizione anche forse di origine bizantina, di un certo tipo di derivazione del patriarcato, cioè, un caso a sé forse. Wir haben jetzt viele Diskussionsbeiträge gehabt zu diesem Thema der Grenzen. Es liegen mehrere Wortmeldungen vor und ich möchte fragen, sind Sie alle zu diesem Thema? Wollen Sie auch dazu sprechen noch? Sie wollen etwas anderes? Ja. Herr Vitolo möchte dazu noch etwas sagen. Ja, und vielleicht, ich glaube, Sie hatten auch, nein, gut. Und wenn dann vielleicht Herr Hergemöller noch mal kurz Stellung dazu nimmt und dann gehen wir dann dort weiter. Cioè, uno dei problemi della relazione che abbiamo ascoltato c'era un quadro completo della problematica parrocchiale e quindi si potrebbe discutere su molti punti. Uno punto che mi interessa molto è quella dell'elezione del parroco. Non troppo importante. L'elezione di parroca. Sì. E quindi mi ricorrevo a quello che diceva poco il professor Parodi. Cioè, se ho ben capito, nel tardo medioevo, nel basso medioevo, rispetto a Mittelalter, la partecipazione delle comunità parrocchiali alla scelta del parroco si riduce, cioè non è più una regola generale. Evidentemente ci sono situazioni locali particolari, abbiamo ascoltato poco fa il caso di Venezia. Ora, a me è sembrato di capire, studiando il sud, l'Italia meridionale, che la partecipazione delle comunità all'elezione del parroco si mantiene di più in ambiente rurale, mentre invece si attenua fino a scomparire del tutto nelle città. Ecco, è possibile individuare una tendenza analoga anche in Germania? Cioè è possibile che in ambiente cittadino questa partecipazione dei parrocchiani si riduca nel basso medioevo, mentre invece si mantiene di più in ambiente rurale? Ma poi avrei qualche altro problema, però ecco, intanto mi fermo qui, insomma. Ja, das Problem, also wie der Einfluss auf dem Lande ist und wie die Pfarrerwahl sich auf dem Lande gestaltet, ist ähnlich. Wir können davon ausgehen, dass das Recht der gemeindlichen Pfarrerwahl auf dem Lande häufiger war als in der Stadt. Aber das Problem im späten Mittelalter, wenn wir jetzt wieder an typische Verhältnisse denken, war, dass eben auch Landpfarreien inkorporiert wurden von Stiftern und Klöstern und dergleichen und mit einem Vikar versehen wurden. Und da sieht die Sache natürlich dann wieder anders aus, weil dann der Einfluss der Stifter übermächtig wird und die alten Rechte zurückgedrängt werden. Aber wo die alten Strukturen bleiben, ist es so, wie Sie das auch sagten, dass die gemeindliche Pfarrerwahl auch aufrechterhalten wird. Es wird natürlich dann immer ein Patronatsherr dazu genommen, es kommt immer ein Adliger dazu, ein Landesherr und dergleichen. Diese Dinge sind ja auch in den Klageschriften gut ausgeführt, in dem Epistola, De Miseria Plebanorum etc. Da wird auch der Herr des Patronats erwähnt und sein Einfluss negativ dargestellt. Aber im Wesentlichen hat man da eben noch diese älteren Strukturen vorherrschen. Ja. Die Pfarrerwahl ist ja dann auch eine der Forderungen im Bauernkrieg. Ja, ja, ja. Un problema strettamente connesso è quello della, diciamo, della provenienza anche dei parroci. Ad esempio, al sud si cerca di eleggere parroci locali, anzi, in molti centri c'è l'obbligo di nominare un parroco originario del posto. Mentre invece mi sembra che in Italia centro-settentrionale ci sono molti parroci che vengono dal sud, cioè in basso medioevo, c'è una forma di emigrazione di chierici addetti alla cura delle aree, mi sembra a Padova, non nel Veneto, insomma, non ricordo bene, ma in alcune città nel basso medioevo c'è una maggioranza di meridionali che svolgono funzioni di cappellani, mentre invece sostituti, cioè i cappellani sono quelli che effettivamente esercitano la cura delle aree. C'è in una chiesa c'è il rettore, il quale percepisce l'intera rendita, e poi una parte del suo beneficio viene devoluto al sostentamento del cappellano, e molti cappellani vengono dal sud. Ecco, ora invece al sud molte città prescrivono appunto che il cappellano e il rettore siano del posto, e quindi questo è strettamente collegato appunto con la partecipazione della collettività, della comunità dei parrocchiani alla vita della parrocchia e quindi anche alla scelta del Vittorio. Scusa, ma questo fatto di questa forma di emigrazione ante litteram, ecco, in che zone si colloca? Perché se la zona è intorno a Padova, io mi domando se questo fenomeno, almeno per alcune zone italiane, la zona, diciamo, grosso modo tra Padova e Bologna, non si colleghi in realtà alla presenza di un certo numero di chierici che si recano nelle università a fare il cursus accademico e che o perché falliscono nel cursus e allora rimangono, diciamo così, come supplenti, oppure si servono di questa forma di prebenda per integrare benefici troppo scarsi per seguire gli studi. Quindi mi sembra anche un fenomeno molto localizzato in queste aree geografiche, appunto grosso modo tra Padova e Bologna, quindi legato alla dinamica degli studi e delle università. Sì, senz'altro. Credo che questo sia il motivo principale. Ecco, però deve essere il fatto che al sud questo non sarebbe possibile, cioè si vuole che il cappellano sia originario del posto, che sia nato in quel posto. Ma ecco, però non ci sono le università, quindi certo. Si accade la premessa, non c'è la Fiat. Certo. Ecco. Ecco. Ja, vielen Dank. Ich würde da ganz gerne eine Frage noch an Sie richten und anschließen, ob Sie auch in Italien das Phänomen beobachten können, dass also nach 1300, Doppelanno Trecento, keine neuen Pfarreien mehr gegründet werden in den Städten. Wir haben jetzt viel vom Lande geredet, aber in den Städten, ob da dasselbe Phänomen ist oder ob es anders verläuft, das würde mich jetzt auch wirklich noch interessieren. Nur einer. Ecco, io ho visto, ecco questa è un'altra cosa che volevo dire, poi ci avevo rinunciato, cioè anche al sud, nel basso medioevo, c'è un processo di razionalizzazione, ecco, come nelle città anziane. Questa razionalizzazione consiste nella riduzione del numero delle parrocchie. Cioè anche al sud, tra XI e XII secolo, sorgono nelle città molte parrocchie, troppe parrocchie. Ad esempio a Benevento nel 200, nel XIII secolo, c'erano ben 90 parrocchie. E questo creava molti problemi, mi accennava anche il professor Piccolini, e nei documenti trovo appunto l'eco dei contrasti tra i parroci per stabilire una casa, una famiglia a quale parrocchia apparteneva. E a volte addirittura i parroci venivano alle mani, ecco, nei documenti si dice che, proprio, insomma, che un parroco ha dato uno schiaffo all'altro parroco, appunto per stabilire a quale parrocchia appartiene una famiglia, appartiene una casa. E questo fenomeno a Benevento ha raggiunto punte estreme, secondo me, ma è verificabile anche altrove, ad esempio a Salerno. Nel basso medioevo, cioè intorno al 400 e agli inizi del 500, dappertutto si coglie in maniera evidente un processo di razionalizzazione, cioè le parrocchie si riducono, ad esempio a Salerno da 27 diventano, mi pare, 15, 16. Questo processo si nota anche in ambiente rurale ed è strettamente connesso alle vicende dell'insediamento. Ecco, su per il fenomeno un po' è la problematica è sempre la stessa, cioè noi non conosciamo bene il mezzogiorno medievale, lo conosciamo meglio all'inizio dell'età moderna. Allora la tendenza è quella di cogliere una novità all'inizio del Cinquecento che in effetti risale ai secoli precedenti. Ora, questo processo è strettamente collegato alla riorganizzazione del territorio che si ha nel basso medioevo. Cioè nel basso medioevo il sud diventa una regione caratterizzata dall'insediamento accentrato, cioè grossi centri rurali separati l'uno dall'altro da grandi distanze. E questo processo di concentrazione della popolazione comporta anche un processo di concentrazione delle parrocchie. E quindi all'inizio dell'età moderna il sud è caratterizzato da grandi parrocchie, cioè da poche ma grandi parrocchie. Ora, questo processo è iniziato già nel basso medioevo e quindi non abbiamo tanto fondazione di nuove parrocchie, ovviamente se ne fonda anche qualcuna in condizioni del tutto particolari, ma il processo è opposto, riduzione del numero delle parrocchie. perché appunto nei secoli precedenti c'era stata una proliferazione eccessiva delle parrocchie e quindi anche con la possibilità di non garantire ai parroci un reddito adeguato. Qui poi c'è tutto un problema di studiare i redditi dei parroci e quindi spiegare dei fenomeni che possono sembrare abusi, espressioni così di scarso impegno nella cura pastorale, anche con il problema dell'entità del reddito. Per quanto riguarda grosso modo l'Italia centro-settentrionale, il problema è legato anche a questioni connesse con il trend demografico, sia XII-XIII secolo, un trend demografico in crescita, inurbamento di ampi strati di popolazione rurale, creazione di una rete parrocchiale molto fitta, sia soprattutto intorno alla prima cerchia di mura, che poi viene inglobata dalla cerchia successiva, che in genere si colloca agli inizi del Trecento. Con la grande crisi demografica della metà del Trecento, con la peste nera, cosa accade? La città si svuota, ma per effetto della peste, ma viene, diciamo così, reintegrata a un livello demografico inferiore da una reimmissione di popolazione dal contado circostante, per cui la struttura ecclesiastica, almeno nell'ambito delle città dominanti, rimane abbastanza simile a quella precedente. Io ho l'impressione che questo tipo di processo abbia un effetto collaterale diverso, vale a dire tende a rafforzare nell'Italia centro-settentrionale le strutture ecclesiastiche del contado e in particolare le pievi, nel senso che il precedente frazionamento della pieve viene meno proprio per una diminuzione di popolazione. Quindi ecco, c'è questo equilibrio complesso tra città, strutture cittadine ecclesiastiche e strutture del territorio. Ja, ich glaube, es hat jeder verstanden, es herrscht in Italien sogar ein gegensätzlicher Trend vor, dass die Zahl der Pfarrkirchen in Städten, wo man sehr viele Pfarren hatte, bis zu 90 und 100, die Zahlen vermindert hat im Laufe des späten Mittelalters und nicht vermehrt. Und sie haben nochmal dann die demografische Begründung für das Phänomen geliefert und eben auch den Schwarzen Tod erwähnt und den Rückgang der Bevölkerungszahl, die dann eben auch dazu führte, dass die Zahl der Pfarreien nicht vermehrt wurde. Das wäre mit Bistümern schon zusammengelegt. Vielleicht gehört das in denselben Zusammenhang. Ja, ja. In Mittel- und Süditalien werden schon sich nicht mehr tragende Bistümer dann von einem verwaltet, das heißt auch rationalisiert. Ja, aber genau diese Dinge kann ich in meinem Bereich nicht feststellen. Dass irgendeine Pfarrei gestrichen wird, kann in den Städten, kann ich nicht feststellen, wohl in der Frühgeschichte der deutschen Stadt. Da habe ich viele Beispiele. Braunschweig ist ein Musterbeispiel, da könnte ich hier stundenlang von erzählen. Aber ich in der späten Phase nicht. Da wird keine Pfarrei gestrichen in den Städten, jede Pfarrei bleibt bestehen und Bistümer werden natürlich dann auch nicht gestrichen. Das sind italienische Verhältnisse, da hat man Überangebot. Frau Dr. Weiß. Ja, ich hätte gern ein Problem angeschnitten, das der Herr Müller erwähnt hat, und zwar die Einteilung des Klerus. Er hat gemeint, man sollte das dreiteilen, hoher, niederer und mittlerer Klerus. Und bisher war es ja üblich, dass man eine Dreiteilung vornimmt, hoher Klerus und niederer Klerus. Zwar war die Argumentation die, der hohe Klerus ist gekennzeichnet durch seine Jurisdiktionsgewalt. Das heißt, das sind die, die also Rechte, gerichtliche Rechte, wie man das nennt, haben. Die Bischöfe, die Äbte der grundbesitzenden Klöster, dann die Dignitäten in den Stiften oder Stiftern, wie man in Deutschland sagt. Und das sind genau dieselben Leute, also dieser hohe Klerus, die auch Pfründen vergeben. Das heißt, das sind diejenigen, die also niederen Klerikern, also den Pfarrern und Kaplänen und so weiter, die Pfründen vergeben. Und ebenfalls sind das die gleichen Leute, man kann sie auch Prälaten nennen, die auf den Konzilien vorkommen, die eingeladen werden. Auf den Konzilien findet man zum Teil auch niedrige Kleriker oder niedrige Geistliche, aber nur als Vertreter dieser hohen Geistlichkeit. Und ich persönlich würde dafür plädieren, dass man diese Zweiteilung beibehält, denn sie ist rechtlich genau definiert. Es hängt absolut nicht vom Einkommen ab der betreffenden Personen. Ich habe aus meinem Bereich also mit Überraschung festgestellt, dass manche höhere, also Dignitäten, weniger Einkommen haben als zum Beispiel Pfarrer. Pfarrer haben oft das 5- bis 10-fache. Das heißt, man soll nicht nach dem materiellen Wert das einteilen oder nach der Abhängigkeit, sondern eben nach ihrem rechtlichen Status. Ja, das wäre gut, wenn man das könnte. Ja. Die Definition von Kurze ist noch ganz weit, wenn ich das nur mal eben gegenüber, Sie waren da schon sehr viel präziser. Er schreibt also, unter niederem Klerus verstehe ich alle die Weltgeistlichen, die im Besitz der niederen oder auch höheren Weihen und so weiter, dann führt er das auch vom Akolut bis zum Priester als Pfarrer, Vikare und so weiter. Aber dann kommt gar keine Definition, tätig waren oder eine entsprechende Pfründe besaßen. Ja, das, alles. Das sagt nicht sehr viel über den rechtlichen Status. Nein, und, das ist, nein, der Unterschied ist der. Der eine kann etwas vergeben, ja. Er nimmt von oben, ja, vom ja. Papst sozusagen, kommt herunter, kann er nehmen und kann weiter vergeben. Der untere kann nicht mehr weiter vergeben, ja, so wie im Lebenswesen in etwa. Nicht Einschüttritter und so ähnlich. Und warum meine ich, ist das an sich nicht unklar, sondern im Gegenteil eine ganz klare Definition, die man, also ich persönlich würde sie behalten. Nein, man kann schon weiter vergeben, der Pfarrer kann schon weiter vergeben an einen Vikar und dergleichen. Da ergibt sich schon eine Dreiteilung, die jetzt nicht allein also nach diesen kirchlichen Zweiteilungen zu messen ist. Der Pfarrer kann einen Vikar bestellen. Wenn der Pfarrer ein Domherr ist, kann er einen Vicarius Actualis bestellen. Ja, dann vergibt er sein eigenes Leben, aber in dem Sinn. Ja, ja. Aber das ist ja ein anderes Prinzip, das ist ja das Stellvertreterprinzip, dass man etwas, eine Pfründe, die man selbst hat, aber nicht ausübt, dass man die unter der Hand sozusagen an einen anderen weitervergibt. Ja, das stimmt, aber es ergibt sich dann eine soziale Staffelung auf diese Weise. Wenn das auch rechtlich ein anderes Prinzip ist, da haben Sie recht, das ist nicht also mit dieser Lehnspyramide vergleichbar, aber es wird auch eine soziale Staffelung geschaffen. Und die untersten waren dann natürlich diese Kommendisten, diese Altaristen. Aber die soziale Staffelung ist sozusagen ein anderes Problem. Nein, das, darum ging es mir ja gerade. Ja, ich glaube. In diesem Punkt. Ich glaube, Herrn Hergemüller ging es da nicht darum, die rechtlichen Grenzen zu ziehen. Ich glaube, über die werden wir uns schnell einig. Ja. Aber es ergeben sich ja auch Probleme der Einteilung des Klerus sozusagen in einer soziologischen Gruppierung. Und um die würde es gehen, wobei unter Umständen der Hochklerus sich als identisch erweist mit der rechtlich abgegrenzten Theorie, Kategorie, die Sie genannt haben. Aber nicht unbedingt zusammenfallen muss. Ich meine, es gibt ja, es gibt alle die Kategorie Unternehmer, die vom Fabrik- und Konzernbesitzer bis zum Schnürsenkelhändler reicht, der auch ein Hausierer, auch ein selbstständiger Unternehmer ist. Das sagt noch nichts über die soziale Zugehörigkeit heraus. Ja. Es ging Herrn Hergemöller um die Abgrenzung solcher sozialen Gruppen, die ja auch ihre Berechtigung hat. Ich habe es ja auch unter Sozialgesetz, rechtlich habe ich das... Also in dem Sinn habe ich das nicht verstanden. Ich habe gemeint, Sie wollen überhaupt das Ganze neu einteilen und da würde mir das ein bisschen problematisch erscheinen. Wenn Sie das nur charakterisieren wollen als die soziale Stellung, dass es da Abstufungen gibt, ja, in verschiedenen Ebenen, dann bin ich natürlich einverstanden. Aber man darf nicht sozusagen das nicht anmerken. Man muss das genau sagen, dass man für diesen Zusammenhang das meint. Ja, ja, ich habe es ja gesagt, dass das der soziale Aspekt ist, den ich da berücksichtigen will. Hier habe ich auch mich nicht an die kirchenrechtlichen Kriterien gehalten, sondern an die, die sich faktisch ergeben. Und da meine ich, ist das schon wichtig. Die Überlegung ist mir gekommen, bei einem ähnlichen Versuch, die weltlichen sozialen Gruppen, die kommunalen Gruppen zu ordnen. Und ich bin da bei, ich habe also die führenden Ratsschichten und dann die kooperierten Handwerker, die nicht kooperierten Handwerker und Dienstleistungsberufe und dann die Leute, die eben die unteren sozialen Gruppen und Schichten bilden. Und da merkte ich, dass ich, wenn ich versuchte, Parallelen zum Klerus zu ziehen, überhaupt nicht hinkam. Die Zweiteilung stimmte nie. Und es stimmt auch nicht, wie Kurze schreibt, dass die Pfarrer nun wirklich zu diesem niederen Klerus gehörten. Also selbstständige Pfarrer, die eine eigene Pfarrei besaßen, gut ausgestattet waren, nicht aufgesogen waren durch ein Stift, die gehörten bestimmt nicht irgendwelchen niederen Schichten an, sondern höheren. Oder wie ich es eben dann genannt habe, mittleren. Das waren keine Prälaten, aber das waren auch keine Bettelmönche oder eben Leute, die auf der Straße lagen. Oder Altaristen, die sich das Geld irgendwie beschaffen mussten. Das war schon was ganz anderes. Und das sehen Sie ja auch daran, dass diese Pfarreien immer beliebter werden für Domherren und Professoren und dergleichen. Die fressen die ja systematisch, um ihre eigenen Pfründen auszustatten. Bitte? Was Sie ja auch erwähnt haben, dass das ja ein Lebensjob ist in dem Sinne, eine Einnahme sein Leben lang. Ja, genau. Das ist also eine wunderbare Stelle, also das ist ein herrlicher Beamtenposten, also eine Pfarrei mit Leitern. Genau. Io volevo soltanto sapere se ci sono informazioni dirette o indirette nelle fonti che riguardano la biografia individuale di questi farra, e cioè in particolare origine sociale, Ausbildung, cioè formazione culturale, che cosa leggevano, appartenenza sociale, come organizzavano, come scrivevano le prediche, cioè se si trova nelle fonti qualcosa del genere. Ja, vielleicht doch für. Noch zur Frage der Biografie der Geistlichen und zwar zu ihrer geistigen Dimension. Also, ja. Und zwar insbesondere ethnische und sprachliche Unterschiede, eventuell soziale Herkunft, welche Bildung hatten Sie und welche Ausbildung hatten Sie bekommen, was haben Sie gelesen? Wie haben Sie Bücher überhaupt bekommen und so weiter und so fort? Was, bitte? Ja, dazu haben Sie wahrscheinlich noch, brauchen Sie noch eine Stunde, aber kurz vielleicht könnte man etwas fragen. Ja, das waren die Probleme, die Herr Johanneck gestern. War gestern nicht da, das ist ein Gast, neuer Gast. Ach so. Es ist kurz so, in der Erläuterung. Ja, das waren tatsächlich die Probleme, über die wir gestern lange geredet haben, die Herr Johanneck angesprochen hat und die ich deshalb ausgeklammert habe. Ich habe das alles weggelassen. Wir haben uns vorher abgesprochen und das habe ich alles weggelassen. Deshalb, wir können uns nachher vielleicht beim Mittagessen. Herr Schimmelpfennig, wollte noch mal eine Frage zur Praxis, die ich vorhin nicht gleichstellen wollte, sonst wäre es noch länger geworden. Sie haben zu den Rechten des Pfarrers gehört auch ja angeblich die Eheschließung. Und durch das vierte Laterankonzil ist ja die Eheschließung im Angesicht der Kirche in der Patria Ecclesiae festgelegt. In Oberdeutschland, soweit mein Eindruck richtig ist, kommt sie relativ selten vor. Normalerweise wird die Ehe abgeschlossen vor dem Vater des Bräutigams oder vor dem ältesten Familienmitglied dieser männlichen Seite oder bei einem anderen, manchmal auch vom Pfarrer, wenn er befreundet ist, selten aber, weil es offiziell ist. Eventuell wird das neue Pärchen vom Kirchentor auf einen Brautthron gesetzt, aber das ist alles. Und jetzt meine Frage im Norden, weil das ja interessant ist, weil ja durch Trient dann doch diese Reglementierung und die kirchliche Eheschließung viel stärker durchgesetzt wird. Das heißt also, das Spätmittelalter lebt ja neben der kirchlichen Norm normalerweise in dieser fast für jeden Menschen wichtigen Praxis her. Meine Frage jetzt, wie ist es in dem Norden? Findet da das öfter Berechtigung, dass also der Pfarrer die Ehe schließt, natürlich dann auch entsprechend vergolten wird, oder ist die Eheschließung auch im Norden noch mehr eine Privatangelegenheit der betroffenen Familien? Ja, In den Städten ist es schon eine kirchliche Angelegenheit. Da gibt es ja die Hochzeits- und Luxusordnung, da wird schon genau festgelegt, wie eine Hochzeit durchzuführen ist, wo man sie macht, wann man in die Kirche geht, mit welchem Gefolge und dergleichen. Das ist, bitte? Kleiderordnung, ja, die tauchen schon relativ früh auf, also die frühesten schon im 13. Jahrhundert. Ja, da steht aber über die Kirche tatsächlich was drin. Da steht über die Kleidung, wie viel man ausgeben darf für das Mahl und so weiter. Und ja, so das ist richtig, das wird aber Kirche, das steht nicht drin, es wird aber doch vorausgesetzt, was man anzieht, wenn man, das heißt, ich müsste jetzt den Text natürlich nochmal nachschauen nach dieser Frage, aber ich bin da immer von ausgegangen, dass das drin steht, was man in der Kirche anzieht beim Essen und so weiter. Aber das müsste ich tatsächlich nochmal sehen. Nein, also das ist nicht das Wichtigste bei einer Hochzeit, aber in den Städten achtet der Pfarrer schon drauf. Und dann habe ich auch einige Texte von Reformsynoden im Kopf, also die Riegische Reformsynode von 1428 zum Beispiel, schärft das ganz deutlich ein, dass man also nicht im Konkubinat leben soll und nicht ohne die Zustimmung des Pfarrers. Das heißt natürlich, dass es gemacht wurde, das bestätigt sie wieder, aber dass es von der Kirche bekämpft wurde. Ja, schon. Also die Artikel gegen die clandestinen Ehen sind ein fester Bestandteil der Statutengesetzgebung und der eben nicht kirchlich vollzogenen Ehen sind ein fester Bestandteil der Synodalstatuten. Das beweist, meine ich auch, dass die Kirche sehr häufig außen vor blieb. So Sie von da wissen, ob, wie gesagt, um ein deutsches Bild herzustellen, ja, ich habe sonst da nicht viele Texte gefunden. Die Ehe ist nicht das Problem eigentlich. Die wird also nicht problematisiert, also nur mit der geschlossenen Zeit. Wenn jemand also in der Adventszeit das Beilager in der Fastenzeit, wo man ja ohnehin enthaltsam leben soll, dann auch das Beilager vollzieht, das ist schon stark, aber sonst habe ich im Grunde da nicht viel gefunden. Herr Stöbe. Ich habe eine Frage zum Verhältnis zwischen Pfarrgemeinde und dem Bettelorden, die ja offensichtlich in der Seelsorge dann zu starken Konkurrenzsituationen führen konnte. Dazu erst mal die Frage, wer hat die Bettelorden in die Städte geholt? Was haben die Pfarrgemeinden dagegen unternommen, weil diese Konkurrenz möglichst niedrig zu halten? Drittens, wenn Sie jetzt einmal da waren, was hat der Pfarrer oder die Pfarrgemeinde unternommen, um die Funktion der Bettelorden in der Seelsorge zu integrieren, etwa das für bestimmte sakramentale Handlungen, Abgaben gezahlt, Lohn und so weiter, um zumindest wenn Sie schon in der effektiven Seelsorge sie nicht mehr aufladen konnten, um den materiellen Verlust möglichst niedrig zu halten. Ja, zur ersten Frage, wer hat sie geholt? Das gilt es zu differenzieren. Teilweise wurden sie vom Rat zugelassen oder auch sogar gerufen. Teilweise haben sie das über den Landesherrn erreicht, also den Bischof, oder auch direkt über den Papst, weil sie exempt waren. Und da gab es sehr große Widerstände teilweise. Dortmund ist ein sehr gutes Beispiel. Die haben sich gegen die Dominikaner gesträubt, die wollten den nicht haben. Und die Dominikaner sind nachts mit einem verkleideten Weihbischof eingedrungen und der hat sich dann schnell die Mitra aufgesetzt, das Grundstück geweiht und dann konnte man nichts mehr machen und dann musste man die Kirche zulassen und nach langen Kämpfen war das dann genehmigt. Und so ist es jeweils verschieden. Meistens ist aber der Landesherr maßgeblich beteiligt. Entweder der weltliche Landesherr, der Herzog von Braunschweig-Lüneburg oder eben der geistliche Landesherr. Die sind da, die haben natürlich Interessen dran. Der Heilige Stuhl hat auch Interessen dran, die Mendikanten in die Städte zu kriegen, weil er dann gewissermaßen ein exemptes Vollzugsorgan hat. Aber die Pfarrer waren natürlich dagegen und die Gläubigen mussten sich erst dran gewöhnen. Was hat man unternommen, um sie zu integrieren? Man hat im Allgemeinen Verträge abgeschlossen. Man hat auch also verschiedene Kämpfe durchgeführt. Das geht so weit, dass eben verkleidete Dominikaner in Reval die Nikolaikirche überfallen und drohen, den Kaplan totzuschlagen und die rächen sich, indem sie einen Schauteufellauf machen und flüssiges Wachs vergießen in der Dominikanerkirche. Das sind Äußerlichkeiten. Man einigt sich meistens in irgendwelchen Verträgen, wer was darf und wer was nicht darf. Und meistens bleibt irgendetwas hängen, was die Bettelmönche dürfen. Sie dürfen in der Regel predigen und zu Stoßzeiten auch Beichten abhalten und auch bestimmte Leute beerdigen, aber nur solche, die in engem Zusammenhang mit den Orden stehen. Manchmal sind es auch Bürgermeister, wie Erdwin Erdmann in Osnabrück und so weiter. Ja, da war, jetzt hatte ich glaube ich noch eine Frage vergessen, oder gilt das als beantwortet? Ich glaube, das ist das Phänomen, dass wenn bestimmte sakramentale Handlungen durch die Dominikaner vollzogen wurden, dass sie dafür auch Abgaben, die eigentlich ursprünglich der Sakramente zustanden. Ja, das war der Streitpunkt. Darum hat man sich gestritten und sich dann irgendwie geeinigt, dass man die Abgaben teilte oder drittelte und so weiter. Verträge sind anders dafür. Ja, teilweise. Osnabrück und so weiter, teilweise habe ich hier aus diesen Sachen zitiert, aber sehr viele sind es nicht. Ja, bitte? Ja, die päpstliche, die umfangreiche, ach es gibt so, eine umfangreiche so, ja, päpstliche ja, ja, Gesetzgebung ja. über die klar. Abgrenzung der, der Befugnisse der Bettelmönche zu der Pfarrgeistlichkeit, die Bundesliga Superkathedran. Ja. Ja. Und es gibt eine ganze Reihe und es zieht sich bis ins 15. Jahrhundert hinein, diese Streitigkeiten. Aber der Höhepunkt liegt im Grunde um 1300 der grundsätzlichen Auseinandersetzungen. Alles andere sind dann Interpretationsvorgänge dieser Situation. Ja. Altre Domande? Una mezz'ora un po'. Non so se Michel Bimello ha qualcosa da concludere. Wollen Sie noch ein Schlusswort sprechen? So. Ich könnte vielleicht zum Schluss noch sagen, dass mein Referat gewissermaßen ein erster Versuch war, Strukturlinien zu ziehen und dass ich versucht habe, schon Bekanntes, etwa zum Patronatsrecht, mit neuen Vorstellungen zu verbinden. Und dass sozusagen dieses Referat auf diesem ersten Versuch basiert und dass man da auf jeden Fall weitermachen muss und eben auch weitere Vergleiche sammeln muss. Vergleiche innerhalb Deutschlands, Vergleiche innerhalb Deutschlands und Italien, um wirklich dann sozusagen zu einem Strukturbild des Pfarrers zu gelangen. Und wenn Sie so freundlich sind, also auch schon eigene Arbeiten oder Ergebnisse mir mitzuteilen, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar und ich danke Ihnen auch für die wirklich angeregte und auch internationale Diskussion. Ich glaube, sie war also wirklich so, dass tatsächlich Vergleiche möglich waren und alle zusammen geredet haben. Vielen Dank. Grazie, organizzatorisch. Al Maier, allora c'è l'appuntamento alle 15 per chi vuole andare a vedere il Castello del Buon Consiglio e la mostra. Alle 17 poi l'appuntamento è in Piazza del Duomo a